Also habe ich ihr den Mund weggenommen. Kevin, komm hoch. Das ist doch einer Stimme, der man vertraut. Herzlich willkommen, Johannes, zu unserer zweiten Halloween-Episode. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Dass du darauf bestehst, das so analog mit deinem Rechner zu machen. Ich bin oldschool. Aber schön, nachdem Johannes mir letzte Woche einen Horrorfilm gegeben hat, weil ich mir das explizit gewünscht habe, Ja. Bin ich diese Woche dran und kann Johannes einen Horrorfilm geben. Es ist so, ich weiß nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Du gibst mir immer mehr Gründe, warum ich diesen Podcast mit dir nicht machen sollte. Das Schlimme ist ja, ich habe dir sowieso in der Geschichte dieses Podcasts schon ein paar Mal Horrorfilme vorgeworfen. Also Ja. Eigentlich sollte ich mich gar nicht so freuen. Ich freue mich tatsächlich auch viel mehr über die Filme, die von dir kommen, weil mich voll interessiert, Ja. Was du als guten Horror betrachtest und auch warum du das als guten Horror betrachtest. Das erzähle ich dir nächste Woche. Was für dich wichtig ist bei gutem Horror, weil Ja. Für mich ist bei gutem Horror tatsächlich Angst wichtig. Ich will geängstigt werden. Okay. Und ich habe diesen Film ausgesucht, den wir diese Woche besprechen, Skinamarink, der ganz, ganz frisch ist, weil er mir so Angst gemacht hat, wie schon lange kein Film mehr vorher. Und ich verstehe total, dass das ist ein Film, der das Publikum gespalten hat. Und die eine sagen, wir haben uns tierisch erschrocken und tierisch Angst gehabt. Und die anderen sagen, wir haben uns tierisch gelangweilt. Und ich bin total gespannt drauf, wo Johannes da drin steht. Ich dachte, deine Definition von Horrorfilmen ist nicht Angst, sondern möglichst lange gehaltene Bilder, in denen nichts passiert. Das war meine Definition nach diesem Film. Wir kommen darauf zu sprechen. Skinamarink, der große Horrorhype dieses Jahres. Und letzten Jahres, genau. Genau, letzten Jahres. Die Geschichte drumherum, wie dieser Horrorhype entstanden ist, ist auch total spannend, auch Ja. Über den Macher. Und wir werden heute ganz viel über Horrorhypes sprechen. Mhm. Wir werden über Low-Budget-Horror sprechen, über Ja. YouTube, über Analog-Horror. Du weißt schon, dass ich nicht viel dazu beizutragen habe. Ich freue mich so. Ich kann recherchieren und so und ich kann dann plötzlich sagen, ja, übrigens die ganzen Creepypastas da draußen und so, aber ich habe heute das erste Mal davon gehört, was Creepypastas sind, weißt du? Es ist völliger Quatsch, mit mir darüber reden zu wollen, aber Plur, du kannst das alles füllen, was ich an Lücken hinterlasse. Und ich freue mich auf deine Lücken, aber vor allem freue ich mich auf das, was sich vielleicht doch füllen lässt. Aber wie wir sehen, wo wir landen. Ich werde einfach mal kurz den Film vorstellen. Ja. Viele werden davon noch nicht gehört haben. Er war ein riesiger Hit, aber halt ein riesiger Hit in der Nische. Worum geht's? Es ist Nacht in einem typischen amerikanischen Mittelschichtshaus im Jahr 1995. Are you hiding? Ertönt eine Kinderstimme durch die Dunkelheit. Sturzgeräusche. Dann die Stimme eines Mannes am Telefon. Irgendjemand, vermutlich ein Kind, ist die Treppen hinuntergestürzt, ließ sich aber problemlos behandeln. Erfahren wir zumindest durch die Stimme des Mannes am Telefon. Stille. Dunkelheit. Irgendeine Kameraperspektive, die man nicht so genau zuordnen kann. Steht die auf dem Kopf? Die vielleicht 6-jährige Kaylee und ihr jüngerer Bruder Kevin, die wir nicht zu sehen kriegen, wurden anscheinend alleine gelassen. Zumindest ihrem Gespräch nach zu urteilen, das irgendwie durch die Dunkelheit zu hören ist. Ihre Eltern sind auf jeden Fall nicht im Haus. Und so machen sie es sich anscheinend unten gemütlich. Also zumindest sehen wir den Fernseher und wir sehen, wie sie Cartoons schauen. Sie spielen Lego. Zumindest sehen wir, wie sie Lego-Steine rumwerfen. Aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen in ihrem Haus. Türen und Fenster lösen sich auf. Spielzeug hängt plötzlich an der Wand oder an der Decke. Und dann ist dann auch diese Stimme, die sie durch die Dunkelheit ruft. Oder das, was wir irgendwie verschwommen durch das kriselige Bild erkennen können. Johannes. Sieh unter dem Bett nach. Ich will nicht. Okay, anders. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich dazu fragen soll. Was hat dir als Kind eigentlich besonders Angst gemacht? Und kennst du das Gefühl, nachts Angst zu haben im eigenen Haus, das eigentlich vertraut sein sollte? Es ist ja durchaus ein Unterschied von amerikanischer Vorstadt mit eigenem großen Haus und dem, was ich meine Kindheit verbracht habe, in einer Mietswohnung, die halt, bei weitem nicht so groß, so gruselig, so geräuschintensiv, aber gleichzeitig arm ist wie ein Mietshaus. In einem Mietshaus ist immer was los. Zumindest in Mietshäusern, wo man so Familie hat, die auch nachts viel Lärm machen, sagen wir so, wenn man nicht viel Geld hat, vielleicht in einer Gegend wohnt, wo nicht die gut situierte, weißt du. Auch tatsächlich so Schreie und Streitgeräusche und dann hört ihr, wie die Polizei kommt, bis dahin? So ganz so schlimm nicht. Ich denke jetzt gerade an eine ganz besondere Situation und ich werde nicht sagen, wo ich da war und bei wem ich da zu Besuch war, aber Familie und wir, also ich als Kind liege in einem Gästebett und natürlich ist genau das meine Erinnerung, was wahrscheinlich die meisten haben. Irgendein Mantel über irgendeinem Bügel auf irgendeinem, wie heißen die Dinger? So ein Ständer, so ein, wo man Jacken ranhängt. Ja. Und es ist dunkel und man interpretiert alles Mögliche da rein. Mhm. Steht da jetzt jemand, steht da keiner? Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe nicht genau hingeguckt, als das Licht noch an war, was da ist. Jetzt liege ich aber hier und traue mich auch nicht aufzustehen, um irgendwie ja. zu gucken, was da ist. Ja. Also das ist eine sehr lebendige Erinnerung von mir. Also ich kenne sowas natürlich, wie wahrscheinlich jeder, der uns zuhört. Wann war der Moment bei diesem Film? Und das war bei mir so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Wo du begriffen hast, diese Perspektive und diese Art der Bildsprache, ja. die wird jetzt durchgezogen. Also es gibt am Anfang bestimmt den Moment, wo man entweder erhofft oder erwartet, dass das sich ändert. Ja. Wo man auch denkt, das ist ein Spiel am Anfang mit der Kamera. Und irgendwann gibt es ja diesen Moment, wo es Klick macht und du stellst fest, dieses Bild, und das ist wirklich das wesentliche Merkmal dieses Films, dass es so ein kriseliges Bild ist und du siehst keine Protagonisten, wenn dann höchstens so angeschnitten die Beine oder so. Ja. Und du siehst immer nur irgendwie Räume verzerrt. Wann war bei dir der Moment, wo du festgestellt hast, damit bin ich jetzt die nächsten 100 Minuten beschäftigt? Naja, nächsten 100 Minuten habe ich dann schon nicht mehr gedacht, weil es waren ja schon 100 Minuten vergangen. Du hast bis zum Ende drauf gewartet, dass was anderes kommt? Nein, vielleicht nicht bis zum Ende, nein. Ich glaube, ungefähr der Moment, vielleicht ein bisschen später, als ich das erste Mal gedacht habe, jetzt verliert die Spannung so ein bisschen bei mir, das war nach einer halben Stunde. Oh, dann hast du zum einen sehr lange durchgehalten, bis du das Gefühl hattest, jetzt hört die Spannung auf. Und zum anderen, tatsächlich hast du noch lange drauf gewartet, dass der Film zu einer konventionellen Bildsprache findet. Naja, was heißt zu einer konventionellen Bildsprache? Also mir war klar, dass dieses Gegrissel und diese High ISO Graininess, dass die tatsächlich einfach durchziehen wird sich. Das ist vielleicht nach 5 Minuten klar oder so. Ja. Ne? Aber dass es nicht irgendwie dann doch zu den Jumpscares kommen könnte oder sowas. Es gibt vielleicht gefühlte Jumpscares in diesem Ding von Geräuscheart, aber nicht, dass du unters Bett schaust und dann tatsächlich da irgendwie was hervorspringt oder sowas. Solche Jumpscares gibt's nicht. Und darauf habe ich noch extrem lange gewartet, muss ich sagen. Aber es gibt ja diese Jumpscare-Momente und es gibt ja sogar diese Fake-Jumpscares, also zumindest einen großen. Ja. Und es gibt diese Angstmomente, diese Schreckmomente, die erzeugt werden durch laute Geräusche, die plötzlich reinkommen. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich, und das vielleicht als Warnung für alle, die jetzt zuhören, den Film noch nicht gesehen haben, das ist sehr spärlich eingesetzt. Ja. Und der Film spielt sehr damit, dass er diese Situation, diese Anspannung zieht, ohne eine Katharsis zu geben. Wir sehen wirklich Raum, wir sehen leere Räume, wir sehen Blicke ins Treppenhaus, Treppen hoch, die sehr lange gehalten werden. Ja. Und dunkel und, wie Johannes schon sagt, mit einer extrem hochgezogenen ISO. Ja. Und es ist einfach, das ist die Bildsprache dieses Films. Wir sehen nicht die Protagonisten, wir sehen manchmal aus den Augen der Protagonisten, aber auch nicht konsequent durchgezogen. Mhm. Wir sehen manchmal eine Perspektive, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir sehen manchmal wirklich Bilder, wo wir nicht genau verstehen, was da zu sehen ist. Und wo hast wir versuchen, manchmal gesagt? Wo wir versuchen, das irgendwie einzuordnen, was da ist. Und bei mir hat das voll eingefangen. Mhm. Mir hat dieser Film richtig Angst gemacht. Und zwar so Angst, dass ich danach, ich bin Raucher, ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt, bin ich stolz drauf. Als ich dann runtergegangen bin, also ich wohne mit einem Kind zusammen, das heißt, ich rauche nicht in der Wohnung und ich gehe mal runter in den Garten, um zu rauchen, dass ich wirklich mich richtig unwohl gefühlt habe und dass ich wirklich so diese Beklemmung hatte. Okay, und das finde ich toll. Das rechne ich dem Film unglaublich hoch an, weil ich bin ziemlich abgehärtet, was Horrorfilme betrifft. Ich gucke Horrorfilme gerne, weil sie mir Angst machen. Ich will Angst haben. Mhm. Das ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und das passiert viel zu selten, weil die meisten Horrorfilme halt scheitern, weil sie halt mit billigen, plumpen Tricks und so das versuchen. Ja. Der Film macht's anders. Und das kann man als prätentiöse Scheiße sehen. Man kann sagen, das ist total intellektuell, verquast und so weiter, experimentell. Das ist kein Horrorfilm. Aber es hat genau das erzeugt bei mir, was ein Horrorfilm erzeugen soll. Nämlich dieses unfassbare Angstgefühl, das nicht aufhört. Ja. Diese Beklemmung, es zieht sich. Und ich bin 100 Minuten, bin ich an den Bildschirm gefesselt, nägelkauend und habe wirklich Angst. Ich muss sagen, dass mich der Film tatsächlich nicht so viel erwischt hat wie dich. Es tut mir auch leid. Nein, Film muss es gegenüber. Nicht, muss es nicht. Das ist, also nicht dir gegenüber, weil du hast mir so viel Scheiße gegeben, mir ist es inzwischen wurscht. Aber ich sehe was der Film könnte und was der Film leider bei mir nicht schafft. Und das ist sehr interessant, weil der Film eine total gute Idee hat und auch eine Perspektive nach vorne rückt, die es im Film sonst nicht gibt. Also nicht nur die Erzählweise ist selten und die Art und Weise, die Bilder auszuhalten und so viel Bildrauschen und so viel Flackern und so viel wirklich, was man normalerweise als schlechte Home-Video-Qualität, sogar für Home-Video schlechte Qualität sehen würde, durchzuziehen und das gut zu machen im Gegensatz zu gewissen anderen Filmen von, wie hieß das, Inland Empire? David Lynch war ja der digitale Typ, ne? Ja. Aber das hier ist auch digital gedreht. Ja, aber das sieht nicht digital aus. Aus, das oder? Stimmt. Wir werden auf jeden Fall noch zu dem Begriff Analoghorror zu sprechen kommen. Mm. Die Art, wie sie diese Ästhetik der 90er Home-Videos simulieren. Ja. Ja. Und ich hatte in den 90ern so einen kleinen Camcorder mit Kassette und habe Sachen gedreht. Ja. Und wenn ich mir die später angeguckt habe, dachte ich immer, oh, das sieht irgendwie alles gruselig aus, weil es vor allem, weil die Lichtverhältnisse halt katastrophal sind, weil du musst mit 10 Bauleuchtern überall drauf knallen, um da überhaupt einigermaßen ein Bild rauszukriegen. Ansonsten sieht Home-Video immer zu dunkel aus, man erkennt nichts. Ja. Und es hat schon was Gruseliges auch. Ja, ja. Ich finde, diese Simulation gelingt ihm ausgezeichnet. Natürlich, klar. Ich finde es tatsächlich, ich musste nämlich an Inland Empire denken und daran, und ich habe mich noch mehr geärgert über Inland Empire, weil hier ist ein Film, der schafft das, dir trotz oder mit diesem Mittel etwas zu verkaufen. Es ist nicht so, dass ich da voll reingegangen bin und dass ich total Angst hatte oder so, aber ich konnte die ganze Zeit wertschätzen, was dieser Regisseur da macht. Ja, Kyle Edward Ball ist unser Regisseur. Ja, aus YouTube kommt. Er gehört zu den Filmemachern, die durch YouTube nicht populär wurden. Sein Kanal hat 50.000 Abonnenten und 59 Videos. Und die Aufrufe pro Videos sind auch wirklich eher durchwachsen. Ne? Ja, und auch durch diesen Film erst hochgeschossen. Das und durch diesen ja Film viel hochgeschossen. Weniger als jetzt. Der Trailer zu diesem Film hat 100.000 Aufrufe. Stand jetzt September 2024. Sein Kurzfilm Hack, der auch so ein bisschen die Vorlage war für diesen Film. Hast du ihn geguckt? Ja, na klar. Cool. Hat 500.000. Das ist sein größtes Ding. Und Kyle Edward Ball hat auf Reddit den Leuten geschrieben, sagt mir eure Albträume und ich mache ein Video draus und hat dann aus den Albtraumbeschreibungen der Leute, die ihm geschrieben haben, kurze Videos gemacht, so 5 Minuten Snippets, wo er irgendwie versucht, Angst, Albtraumhaftes umzusetzen und alles in diesem Analog-Horror Kosmos. Ich finde diese Idee und diesen Ansatz, das über YouTube und mit der Community zu machen, total geil und total gut. Und das ist so eine Filmschule, die man sich selbst baut, ne? Ja. Gebt mir Aufgaben, ich mach das und ich scheitere gnadenlos oder ich habe auch mal einen Erfolg. Hack ist irgendwie geil geworden und das davor vielleicht nicht so oder da war mal wieder eins dazwischen, was vielleicht nicht so durch die Decke gegangen ist, was aber ihm ganz viele tolle Ideen gebracht hat. Also ich finde diesen Ansatz einfach zu sagen, ich mache einfach, es ist wirklich dieses urfilmemacherische Konzept zu sagen, ich habe das Bedürfnis, ich will Filme machen und ich will Inspiration von allen Seiten einsammeln und das zum Beispiel eben von der Community. Ich möchte dir gerne Tee anbieten. Oh ja, bitte. Die ganze Zeit schon. Wir reden schon so lange und haben keinen Tee. Tee ist super. Ist sehr schön. Gib mir mal dann nehme ich sehr gerne. So, und jetzt darfst du deinen Tag daran legen. Genau, also vor allem auch, er findet seine eigene Bildsprache darin. Und ja, er bewegt sich in diesem Creepypasta-Kosmos, auf den wir zu reden kommen, bewegt sich in diesem Analog-Horror-Kosmos und trotzdem macht er eine sehr spezifische Variante. Ich werde einen Film erwähnen nachher nochmal, der meiner Meinung nach auch eine große Inspirationsquelle ist, ohne dass er das jemals gesagt hat, aber der zumindest in demselben Kosmos stattfindet. Nämlich, es ist kein Found-Footage-Film, den wir uns hier vor uns haben. Weder Skinema Ring noch Hack, sein Vorläufer, der 30-minütige, sind Found-Footage-Filme, sondern, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und erfinde ein neues Genre. Oh. Das sind Found-Filme. Okay. Und zwar Found-Filme im Sinne von The Ring. Und nicht The Ring selbst, sondern der Film in The Ring. Du findest einen Film, du schiebst den im besten Fall in den VHS-Rekorder, weil da gehört er irgendwie rein. Hm. Und du hast das Gefühl, du hast was gefunden, was nicht von einem Menschen gedreht wurde, sondern was von irgendeiner dämonischen Entität ist. Ja. Und nachdem du diesen Film geguckt hast, bist du verflucht. Oh. Weil dieser Film hat diese Home-Video-Ästhetik, aber es gibt keinen Menschen, der das dreht, der irgendwie Sinn macht, dass du sagst, du hast hier einen Found-Footage-Film und da läuft jemand den Kindern hinterher. Ja, genau. Sondern es ist irgendwas anderes und wir sehen durch die Augen Augen dieses Dämonen. Ach, scheiße. Jetzt hast du mein ganzes... Oh nein, tut mir leid. Nein, also, nein, gut, gut. Keine Interpretation. Nein, keine Interpretation, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, da ist eine scheiße Inkonsistenz mit seinen Kameraperspektiven. Manchmal ist es POV-Kind, manchmal ist es irgendwie, du denkst dir, wo kann denn diese Kamera jetzt sein und wer führt die Kamera? Und irgendwie funktioniert das nicht, weil er sich nicht festlegt. Aber wenn du Dämon sagst... Der Dämon hat den Film gedreht, ja. Quasi. Finde ich es eigentlich ganz geil. Und das war ja in den 90ern, war das wirklich ein Horror-Trope, dass Sachen gefunden und geguckt werden. The Ring hat das vor allem versucht, der japanische Horrorfilm. Ein Film, du guckst diesen Film und dann kriegst du einen Anruf, du hast nur noch 7 Tage zu leben oder so. Mhm. Und es gibt mehrere Filme, die damit spielen, dass es diese merkwürdigen Filmfunde gibt. Niemand weiß, wer das gedreht hat, aber wir wissen, es ist irgendwas Übernatürliches. Ja. Und ich finde, dieser Film fühlt sich genauso an. Und um den Film zu zitieren, der ähnlich ist, das ist Begotten aus dem Jahr 1990. Das ist so ein Stummfilm, der noch weiter zurückgeht, der versucht, die Ästhetik von Anfang der Filmgeschichte zu simulieren und dabei ziemlich viel Grausamkeit zeigt und ziemlich surreale Dinge und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen aus den 80ern, aber es gibt nur ganz wenige von diesen Found-Filmen, wo du das Gefühl hast, es gibt niemanden, der diese Kamera geführt hat. Mhm. Es ist kein Film, den wir sehen, also nicht im traditionellen Sinne, also muss die Kamera von irgendeiner übernatürlichen Entität geführt worden sein und oh shit, wir haben hier was vor uns, was gefährlich ist, was böse ist. Ja. Das Werk selbst hat irgendwas Böses an sich. Ja. Wenn wir jetzt schon angefangen haben, über die Kameraperspektive und Kameraführung und so zu reden. Über Kamera können wir noch weiterreden, aber nur kurz den Ausflug in Richtung Film, weil du gerade gesagt hast, das ist kein klassischer Film. Und ich so das Gefühl habe, das ist so einer, der sich so ein bisschen rauswindet und mir die Chance nimmt, ihn als Film zu kritisieren, im Sinne von schlechte Kameraführung, schlechte Perspektiven, was soll überhaupt dieses Schnittkonzept und überhaupt und sowieso, weil er sich eher anfühlt wie so ein Event. Mhm. Du findest solche Filme in Ausstellungsräumen. Ja. Ja. Ne? Ausstellungsräume von irgendwelchen Künstlern, Eventkünstlern oder irgendwelchen modernen Künstlern, die Sachen auf Fernsehern durchlaufen lassen, die dann sehr grisselig und sehr, sehr anders sind und nicht als klassischer Film daherkommen. Und dieser Film hat nun einen Kinorelease bekommen und ist nun mal eben einfach kanonisiert als Film quasi, aber... Ich habe das Gefühl, ich darf nicht über ihn so reden, wie ich über La La Land reden würde. Das geht einfach nicht. Meiner Meinung nach darfst du das, weil er macht dann doch mehr Film. Ja. Also er ist experimentell, definitiv. Aber für mich hat er hat eine Handlung, er hat Subtext und er funktioniert vor allem entlöst aus diesem Kunstkontext. Diese Filme, die du beschreibst, die funktionieren meistens ja in diesem Galeriekontext, dass sie im Hintergrund laufen und dass sie ein Teil von einer Ausstellung sind, die aus vielen Einzelteilen besteht, dass sie anders rezipiert werden. Sie werden allein dadurch, dass sie im Museum laufen, werden sie anders rezipiert oder in der Galerie. Ja. Und dieser Film funktioniert für mich als 70-Minuten-Film, wo ich eine Handlung habe, die sich nach und nach so offenbart, der einen Subtext hat und der vor allem eben das macht, um das nochmal stark zu machen, was ich von einem Horrorfilm erwarte, nämlich Angst. Ja, ich finde aber, dass dieser Film viel mehr mit einem Museumsstück gemeinsam hat, als mit einem Film, weil er in seiner Gänze, in seinem Werk an sich mehr ein Gefühl für etwas vermittelt als die Geschichte. Ich glaube, das Gefühl dafür ist wichtiger als die Geschichte. Und das tut ein Werk im Museum für mich meistens auch. Ja, aber das tun Filme auch manchmal. Ja, aber weiß ich nicht. Ja, Ich seh total deinen Punkt und das stimmt absolut, dass es gibt ja zahllose Interpretationen da draußen, was da erzählt wird, was für ein familiären Drama wir hier beiwohnen. Aber viel wichtiger als diese, da eine klare, logische Geschichte zu kriegen. Kyle Edward Ball hat übrigens gesagt, er hat sich alles ausgedacht, hat eine Erklärung im Kopf. Ja. Was für ein sympathischer junger Typ. Ja, der ist total süß, ist so total plötzlich, in ne? sich gekehrt und sitzt da so, ich hab da irgendwie was gemacht und gefällt's euch? Na, so krass, ich bin total überrascht, was soll das? So ein langhaariger Metal-Dude, der so ein bisschen Highschool-Außenseiter ist, aber voll nett und schüchtern, genau. Und ein bisschen zu viel gekifft. Und ein bisschen zu viel gekifft, auf jeden Fall. Er hat das Ding übrigens in seinem Kinderhaus aufgenommen und seine Mutter hat ihn kräftig unterstützt. Und fand den Film gut. Also offensichtlich hat er die Mummy-Issues die in diesem Film eine Rolle spiele. By the way, das ist der zweite Film in dieser Horrorreihe, in der Mummy-Issues eine Rolle spielen. Ich hoffe, der Film, den du mir nächste Woche gibst, hat keine Mummy-Issues an Bord. Ja, nein, wir gucken mal. Ja, das sagt vielleicht mehr über uns aus, als über die Filme, die wir besprechen. ja, genau, seine Mutter hat ihn unterstützt und fand das geil und hat unter anderem dieses gruselige Telefon, dieses Kindertelefon, das eine Rolle spielt später, für ihn herausgekramt. Er meinte, er wusste gar nicht mehr so genau, dass er damit überhaupt gespielt hat, aber er fand es total geil und hat es dann auch eingesetzt in dem Film. Das ganze Spielzeug, was er da rausgekramt hat, das war ja sein Spielzeug aus seiner Kindheit. Ja. Der ganze Film ist so wahnsinnig persönlich geworden, allein dadurch, dass er zu Hause gedreht hat in seinem alten und da irgendwie seine alten Spielzeuge. Und dann hatte er auch noch eine Schwester, die genau, wo das genau passen würde, ne, mit den beiden Geschwistern, die da sind. Und er ist kein Kind von 19, der Film spielt ja 1995, er ist kein 1995er Kind, wie einige Klugscheißer auf Reddit festgestellt haben, die nämlich einmal die Legos fotografiert haben und gesagt haben, diese Lego-Modelle haben nichts im Jahr 1995 zu tun. Diesen Trenner da, den gab's in der Farbe gar nicht. So, what, Leute, was stimmt nicht mit euch? Naja, auf jeden Fall, genau. Und ich finde, es ist erstmal eine Erfolgsgeschichte, dass so ein junger Typ, der wirklich aus dem Nichts kommt, der dieses eine YouTube-Ding macht, dass der für 15.000 Dollar, diesen Film dreht, Crowd gefounded und dann 2,1 Millionen am Box-Office macht. 2,1 Millionen, wie krass ist das denn? Ich meine, das landet nicht alles bei ihm, leider. Er ist jetzt nicht, hat jetzt keine 2,1 Millionen auf dem Konto. Das ist alles gefiltert nochmal durch irgendwelche Distributor und so weiter. Aber meine Güte, was für ein geiler Erfolg für so ein kleines Indie-Scheißding. Und super, ist, super geil. Und das ist ein Internet-Hype. Also das ist ein Internet-Phänomen, genauso wie er ein Internet-Content-Creator war. Ja. War das Phänomen, dass dieser Film auf dem Filmfest lief, auf dem Fantasia-Filmfest. Und dann, wie das üblich ist bei den Filmfestivals mittlerweile, da werden Presskits für die Presse rausgeschickt, wo die Leute den Film kriegen zum Gucken. Und mittlerweile passiert das natürlich alles digital. Das heißt, du kriegst einen Link und kannst dir den Film dann runterladen oder im Player online angucken. Ja. Und das Ding wurde geleakt. Jemand hat es runtergeladen und ins Internet hochgeladen. Mehrmals. Und dann erstmal doofe Geschichte, vor allem für so einen jungen Filmemacher, der zum ersten Mal die Chance hat, mit seinem Film wirklich Geld zu verdienen. Ja. Dann haben das Leute geguckt und vor allem auf TikTok gab es viele Reaction-Videos und Leute, die angsterfüllt in die Kamera geguckt haben, gesagt haben, ich habe gerade den schrecklichsten Film aller Zeiten gesehen. Das ist natürlich die beste Werbung, die du haben kannst. Ja. Aber er war nicht unbedingt glücklich damit. Also er hat sich damit, einigermaßen angefreundet, aber er meinte, nee, eigentlich ist es nicht geil als Filmemacher, dass das sowas passiert. Ja, ich habe die Blu-ray gekauft, einfach nur damit da ein bisschen was passiert in seine Richtung. Sehr gut. Weil ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn zum ersten Mal auch illegal online geguckt habe. Aha, okay. Und ich habe die Blu-ray noch nicht mal ausgepackt, aber ich dachte einfach, das sind gut investierte 15 Euro für einen jungen Filmemacher, von dem hoffentlich noch mehr kommt in Zukunft. Es ist noch nichts zu finden, oder? Nichts Neues. Weil der Film ist ja 2023, glaube ich, rausgekommen, Anfang 2023 und er hat in Interviews gesagt, er hat irgendwie Gespräche mit anderen Leuten. Das war auch irgendwann, ich glaube, Februar 23. Und es ist noch nichts von ihm Neues zu finden. Nee, sein Kanal ist auch ziemlich verwaist. Ja. Und ich bin gespannt, aber ich kann mir gut vorstellen, der muss damit erstmal klarkommen, was da passiert ist. Der ist ja wirklich jung, ne? Ja. Der ist richtig jung. Der ist so nach 2000 geboren. Und der muss damit erstmal klarkommen, was das gerade für ein krasser Erfolg ist, weil das ja auch wirklich unerwartet kam. Um ganz kurz noch zu dem Hintergrund einzugehen, weil das letzte ist nämlich auch ein Internetphänomen, wo der Film überhaupt herkommt, was das Genre dieses Films ist. Und es ist, was ganz oft zitiert wird und was ich gar nicht so 100% unterstreichen würde, das Analog-Horror-Ding. Ja. Analog-Horror ist entstanden aus ganz vielen verschiedenen Dingen, aber der Begriff Analog-Horror ist ein sehr junges Phänomen und bezeichnet YouTube-Kanäle vor allem, die aus dieser Creepypasta-Ecke kommen und die irgendwie sowas machen wie Orson Welles. Die Orson Welles im Jahre 1938 gemacht hat mit Krieg der Welten, nämlich Videos rausbringen und veröffentlichen, die aussehen, als ob sie von TV-Anstalten wären oder so, aus der guten alten analogen Zeit und die dann irgendwie so Fernsehen der 90er oder 2000er simulieren und dabei meistens Science-Fiction oder Horror erzählen. So die bekannteste davon sind wahrscheinlich Chris Straub mit Local 58. der sowohl der erste ist, der das Wort analog Horror verwendet hat in einem Trailer, um für seine Sachen zu werben. Dann der Mandela-Katalog aus dem Jahr 2021. Wohl, wir sind bei einem wirklich jungen Phänomen. Ja. Und wir können auch gleich nochmal kurz zurückspringen, wo das herkommt. Aber letzten Endes geht es darum, sowas zu machen, was man eigentlich als Unfiction bezeichnet. Man macht was Fiktionales, was aber aussieht, als ob es nicht fiktional wäre. Ja. Und benutzt dann so unter anderem Found-Footage-Ästhetik, ja, aber auch zum Beispiel sehr bewusst so digitale Bearbeitung, dadurch, dass es, man lässt das Ding schlechter aussehen, als mit heutigen Kameras möglich ist. Ja. Man baut bewusst Bildfehler ein, Störgeräusch, Rauschen. Und zwar, und das ist auch wohl ganz wichtig für den Analog-Horror, dass der im Gegensatz zu seinen Vorläufern nicht mit diesen technischen Geräten gedreht ist, sondern mit den modernen Sachen, die wir haben, und dann versucht, das zu simulieren. Warum? Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen. Warum? Warum sehr, macht man das? Ein sehr universelles Warum. Oh, dazu können wir in die Filmgeschichte springen. Das ist, also ich meine, ich habe natürlich auch meine Antwort parat, aber ich bin sehr gespannt, was wir dazu denken, weil das ist natürlich ein ganz eigenes, völlig nischiges, spannendes Phänomen. Ja, dieses Spiel mit falscher Realität ist halt erstmal super spannend. Ne? Wir haben über Hexern gesprochen, über diesen Film, der so Dokumentation mit Spielfilmszenen mischt und so als erste Mockumentary bezeichnet wird. Ja, eine unserer ersten Episoden, die wirklich wahnsinnig spannend ist. Ihr müsst unbedingt Hexer angucken. Ganz toller Film. Spannender Film. Findet man auch online. Wie auch die ganzen Analog-Horror-Sachen. Also wenn man anfängt, da reinzukriegen, riechen, ist wirklich ein Rabbit Hole. Ja. Und dann gibt es diese Filme ja schon seit den 60ern. Diese Mondo-Filme zum Beispiel. Ja. Faces of Death ist, glaube ich, so mit der berühmteste. Das ist ein Film, der sagt, ich verkaufe mich als Lehrfilm, wo ein Wissenschaftler sagt, und jetzt sprechen wir über Tod. Und ich zeige euch, wie Tod aussieht. Ja. Und dann zeigt der Film, in dem gezeigt wird, wie Menschen sterben. Zum Beispiel auf dem elektrischen Stuhl oder wie jemand vom Dach stürzt und Körper platzen auf. Es ist aus dem Jahr 1978. Es ist einer der frühen Splatter-Filme und Gore-Filme. Und es hat so diese Snuff-Film-Ästhetik. Okay. Es ist fast nichts echt da drin. Ja, okay. Und die Faszination, die von diesem Film ausging, von der ich auch nie so richtig angesteckt war aber immer, dass man gedacht hat, das ist alles echt, was da gezeigt wird. Das ist ein Film, der echte Gewalt zeigt, eine echte Brutalität zeigt. Ja. Und auf dieser Metaebene des Spiels wird das spannend. Dieses Found Footage, dieses ich habe hier was gefunden und wenn das echt ist, oh shit, dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann haben wir natürlich, dann haben wir das ist so ein Ding, das zieht sich dann seit den 60ern bis heute. Wir haben sowas wie Faces of Death, wir haben die Mondo-Filme, wir haben die Guinea-Pig-Reihe aus den 80ern, wo Charlie Sheen berühmtermaßen dachte, es wäre tatsächlich ein Snuff Film und das FBI eingeschaltet hat, bis zu dem Punkt, wo sich dann die Filmemacher gemeldet haben, gesagt haben, hier ist unsere Schauspielerin, sie lebt noch, sie wurde nicht verletzt. In der Guinea-Pig-Reihe gibt es übrigens auch ein, zwei Filme, die so in dieses Found-Film reinfallen. Du hast das Gefühl, du siehst irgendwas, was nicht von einem Menschen gedreht wurde, sondern von einer überirdischen, bösen Entität. Und dann haben wir natürlich, daraus entwachsen wiederum ist dann dieses Found-Footage-Ding, was ja so in den Ende der 90er richtig groß war, dank Blair Witch Project. Ja, genau. Der so ein bisschen die Geburtsstunde des Found-Footage-Horror war. Und ich bin kein großer Fan von Found-Footage-Horror. Ich finde, Blair Witch Project ist ein wirklich guter Film. Ja. Der zweite Teil ist einer der am unterschätztesten Horrorfilme. Der ist nämlich nicht mehr Found-Footage, aber schafft es ganz gut, mit dem Thema zu spielen. Der wird allgemein total gebasht, dass er so schlecht wäre. Okay. Aber so Filme wie dieser, wie heißt es, Paranormal Activity-Reihe, wovon es mittlerweile 215 Filme gibt oder so, mag ich alle nicht sonderlich. Die finde ich auch nicht sonderlich gruselig. Weil, und das ist halt leider oft so, dass die Schauspieler zu schlecht sind. Das ist das, aber das ist so Indie-Film. Weißt du, du hast kein Geld, natürlich, wen kannst du dir leisten? Aber Paranormal Activities hat da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Geld dahinter. Oder zumindest, die hätten sich's leisten können. Bei Blair Witch funktioniert es. Ich finde, Blair Witch Project ist ein wirklich guter Film, der es auch geschafft hat, mir Angst zu machen. Das ist das Problem. Beim Found Footage klappt es meistens nicht, mir Angst zu machen, weil ich zu sehr das Technische dahinter sehe. Okay. Es gibt ein paar lobenswerte Beispiele, aber nicht so wirklich viele. Also genau, diese eine, das ist die eine Stütze von Analog-Horror. Dieses ganze Ding, dieses Spiel mit Realität und Fiktion auf so einer Metaebene und wir machen uns unsere eigene Fiktion oder unsere eigene Realität und dann dazu kommt halt, dass es dann trotzdem aber auch immer noch diese Metaebene gibt, nämlich du hast das Gefühl, die Leute, die das machen, schreien dir zu oder flüstern dir zu. Ich will dir Angst machen. Das ist fast so ein Spiel zwischen ihnen und Publikum. Und das ist auch wieder beeinflusst von so ganz vielen Sachen, die immer so ein bisschen so an der Realität vorbeigehen. getwitcht sind. Krieg der Welten ist das berühmte Beispiel, wo ganz viel damit Werbung gemacht wurde, dass die Leute am Radio alle Angst hatten und gedacht haben, da kommen wirklich Aliens, was total übertrieben ist. Völliger Quatsch, ja. Aber dann auch zum Beispiel sowas, ganz berühmt, in Amerika zumindest, das Max Headroom Signal Hijacking. 1987, Max Headroom war so eine berühmte digitale Figur im amerikanischen Fernsehen. Ja. Und in 1987 hat irgendeine Hackertruppe, was auch immer damals die Hacker gemacht haben, haben es geschafft, in einen Sender von Chicagoer TV-Station einzudringen. Okay. Also digital, sie sind nicht da eingebrochen, sondern sie haben es geschafft, das Programm zu übernehmen. Sie haben Piraten-Powerplay gemacht. Okay. Sie haben ihr eigenes Video gezeigt und das war dann so ein Typ mit einer Max Headroom-Maske, wow, der irgendwie wirres Zeug gesagt hat und es ist einfach nur schräg und gruselig und das lief halt ein paar Sekunden im Fernsehen, bevor die vom Sender gemerkt haben, oh shit, da läuft was schief und das dann irgendwie umgestellt haben. Krass. Total spannende Geschichte, total weirde Videos und auch da hast du das Gefühl, da hat jemand sehr bewusst dem Publikum Angst machen wollen und mit dem Publikum gespielt und auch gleichzeitig mit der Angst des Publikums gekämpft. Und dann sind wir, was das betrifft, so dieses, wie viel haltet ihr aus? Wie können wir euch Angst machen? Wollt ihr euch auf die Herausforderung einlassen? Das ist dieses ganze Creepypasta-Ding, ne? Das, was da eigentlich, was so Internet-Horror ist. Aber kurz mal ein Take auf dieses ins Fernsehen hinein hacken. Mein erster Impuls ist natürlich, hey, geil, da schafft es jemand in so etablierte Systeme, sich reinzudrängeln, so in die Leute. Aber dann verlassen wir den Bereich des Horrorfilms. Und die eigentliche Vereinbarung zwischen Horrorfilmmacher und Horrorfilmzuschauer ist ja, du als Zuschauer begibst dich freiwillig in eine Situation, in der ich dann versuche, dir Angst zu machen. Ja. Und wenn du das über Kanäle laufen lässt, wo Leute zufälligerweise und auch was anderes erwartend reinschalten, dann verlierst du diese Vereinbarung. Absolut. Und das ist nicht geil. Ja, das stimmt. Das ist dann auch eine ganz große moralische Frage und das ist ja dann auch ganz stark in diese Internetkultur übergeschwappt. Wie ist es moralisch richtig, Menschen Angst zu machen? Und es gibt ja diese Dinger, diese Kettenbriefe, die Jugendliche schicken, wo dann drinsteht, du musst diese E-Mail an 10 Leute weiterleiten, sonst wirst du in 2 Tagen sterben. Und dann haben Kinder und Jugendliche wirklich Angst. Meine Mutter hat in der Schule gearbeitet als Sozialarbeiterin und die hatte Kids, die zu ihr gekommen sind, gesagt haben, wir haben tierisch Angst, weil wir diese Mails gekriegt haben. Und was machen wir denn jetzt? Und da gibt es sehr viele Beispiele, auch dieses Whale Game, was irgendwann mal so hochgeschwappt ist, wo gesagt wurde, dann werden Leute in den Selbstmord getrieben und so. Also das Internet hat ja immer so diese Trollfunktion, die über das Teilen des Never Gonna Give You Up Videos hinausgehen, die wirklich brutal sind, die kein Spaß mehr sind. Und ich gebe dir absolut recht, natürlich, sobald du sowas machst, greifst du in die Realität ein und bist übergriffig mit deinem Horror. Du bist der verrückte Typ, der auf der Straße an Leuten vorbeigeht und Buh sagt. Und das ist nicht cool, das stimmt. Ja. Wo waren wir thematisch? Creepypasta. Creepypasta. Nein, lass mich kurz noch dazu hinzufügen, dass ich glaube, dass zu Analog Horror, dass dazu im Grunde auch eine Nostalgie gehört. Definitiv. Die ganz, ganz wichtig ist. Also es ist nicht nur dieses Spiel mit der Realität, sondern eben auch, und das ist der analoge Teil auch so ein bisschen daran, dass man da sitzt und sich, was dieser Film ganz viel macht, erinnern möchte. An eben in diesem Fall gruselige Sachen. Ja. Und an seine Kindheit. Und ich weiß nicht, ob dieses Analog-Horror in 50 Jahren noch funktioniert, weil dann die Leute, die damit nostalgische Gefühle verbinden, nicht mehr existieren. In 50 Jahren gibt es Digital-Horror. Ja, irgendwie so 2D-Horror. Oder weiß keine Ahnung. Es wird die Ästhetik des Internets der 2000er simuliert. Genau. Und alle sitzen da, oh mein Gott, diese Facebook-Seite, was ist das für ein schreckliches Webdesign? Genau. Wer ist Tom? Okay. Tom ist echt creepy, oder? Ja, wirklich. Wie er in die Kamera guckt. Ja. Tom hat mir immer Angst gemacht. Ich wollte auch nie sein Freund sein. Und er war es immer wieder plötzlich. Ja. Du hast die Freundschaft gekündigt und 2 Wochen später, ich bin zurück. Ihr seid jetzt Freunde. Wir sind voll die Boomer, ne? Liebe Generation Z, ihr müsst einmal bei Wikipedia nachgucken, wer Tom ist. Oh Mann. Okay, kleiner Ausflug, Memory Lane. Aber ich glaube, das ist es, ne? Dass man als Filmemacher, nun hat dieser Filmemacher gar nicht so viel der digital, der Analogwelt mitbekommen. Überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht, aber es ist, ja, ich weiß nicht, es ist ja nicht so weit hinterher. Er hat ja 1995 gewählt und 1995 jetzt auch nicht, das war 5 Jahre, bevor er geboren wurde oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der wird nicht älter als 25 sein, oder? Wenn du so Bilder von ihm siehst. Ja, vom Gefühl her nicht. Genau, er ist halt wirklich ein Internet-Kid, ne? Er könnte noch nicht ganz unser Sohn sein, aber unser kleiner Neffe. Ja. Genau, Creepypasta ist auch ein Ding, was von diesen Internet-Kids entstanden ist. Und zwar in der Zeit der Foren und der Blogs und so weiter. Und es ging eigentlich erstmal um gruselige Geschichten, die erzählt wurden. Es war tatsächlich Text. Um mal kurz Wikipedia zu spielen. Es gibt eine Wortherkunft davon. Also nicht eine Creepypasta. Es hat nichts mit Pasta zu tun, nichts mit Nudeln, was ich immer dachte. Kommt von Copypasta. Was heißt Copy and Paste, also kopieren und weiter schicken. Also im Grunde, wir schicken einen Text durchs Internet, durch Kopieren und Einfügen. Es wird verbreitet, im Grunde. Das ist der Gedanke dahinter. Und Creepypasta ist dann halt, naja, wir verbreiten halt gruselige Geschichten. Also es ist ein absolutes Internetphänomen. Das Besondere daran ist halt auch, dass es so mit Realität und Fiktion spielt und dass quasi eigene urbane Legenden geschaffen werden, immer in der Hoffnung, Leute zu finden, die das Ding dann auch glauben und die das dann gruselig finden. Ja. Das berühmteste dürfte mit Sicherheit der Slenderman sein, der ein riesiger Erfolg wurde, der daraus entstanden ist und der mittlerweile mehrere Computerspiele gekriegt hat und einen, wie ich gehört habe, ziemlich mittelmäßigen Film und den man jetzt einfach kennt als Geschichte. Ja. Und in dieser Creepypasta-Welt sind halt auch diese analogen Horror-Dinger entstanden. Ne? Mhm. Und bei YouTube kannst du Analog-Horror eingeben, da findest du halt 200 davon, da musst du selbst finden, was du qualitativ gut findest und irgendwann bist du auch ziemlich ermüdet, wenn du das Ganze gesehen hast, viel davon gesehen hast. Es gibt viel Schrott da draußen, es gibt einiges, was gut funktioniert. Aber es ist eine geile Fan-Culture, finde ich. Absolut. Das ist halt krass. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, dieses Do-it-yourself-Ding. Ja. Und es ist toll, dass Leute sich da ausprobieren und offensichtlich können es auch die ersten Schritte ins Filmbusiness sein. Ich kann mir total gut vorstellen, von Kyle demnächst auch mal einen Film zu sehen, der traditionellere Horror-Tropes bedient. Ja. Oder der vielleicht das Analog-Horror-Ding nochmal nimmt und nochmal ein bisschen mehr dem Publikum entgegenkommt, ein bisschen weniger spröde und experimentell ist. Ja. Ich bin gespannt, was er macht. Ich glaube, es ist ja nicht zu erwarten, dass er den Polarexpress neu verfilmt. Unwahrscheinlich. Und wenn er es versucht, ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Er hat ja so sein Experimentierfeld. Und so wie wir es gemerkt haben, wie es entstanden ist, ist es ja auch so, dass er tatsächlich einfach durch viel Rumprobieren und viel Lernen durch Rumexperimentieren dahin gekommen ist. Und das sieht man auch an dem Kurzfilm, über den wir auch nachher noch reden müssen, auf jeden Fall. Aber erstmal über den Langfilm, oder? Lass uns erstmal über den Langfilm reden. Die Story habe ich ja schon kurz zusammengefasst. Für mich klang es gerade so, als ob es für dich Momente gab, wo du Angst hattest. Es gab Momente, wo ich nicht unters Bett gucken wollte. Ja. Es gab auch Momente, die sehr gut eingesetzt sind mit so dem Gesicht, was ganz am Ende ist, dem Knacken im Schrank, wo wir nicht wissen, was der Schrank, ob das ein Schrank ist oder nicht, das ist halt einfach dunkel. Aber es gibt so Sachen, so Momente in diesem Film, die sehr effektiv sind. Und die sind, ahne ich, genau deswegen effektiv, weil drumherum sonst nicht viel passiert. Und weil du die ganze Zeit darauf wartest, dass was kommt und die ganze Zeit... Du hoffst, dass was kommt? Ja, du hoffst ein bisschen, dass was kommt und das Problem ist, dass der Film nicht jeden abholen kann, weil nicht jeder die gleiche Art von Geduld und Timing hat. Ja. Jeder hat an einem anderen Moment das Gefühl, okay, jetzt habe ich zu lange gewartet, ich gebe auf. Ja. Und es gibt für jeden garantiert in diesem Moment, in diesem Film mindestens einen Moment, wo man denkt, bin ich noch voll Angst oder schon... gelangweilt. Die gab es für mich überhaupt nicht. Und echt, offensichtlich gibt es auch andere Menschen, denen das so geht. Und I totally get it. Ne? Wenn dir das Ding keine Angst macht, dann langweilt es dich. Aber für mich war diese. Das ist nicht die logische Konsequenz. Nur weil es dich nicht verängstigt, heißt das nicht, dass du gelangweilt bist. Für mich war es immer so, wenn es diese wirklich spärlich gesetzten Jumpscares gab. Ja. Habe ich mich sehr erlöst gefühlt. Also ich hatte trotzdem Schiss in diesem Moment, aber ich habe mich erlöst gefühlt, weil davor war es so, dass ich habe gehofft, dass was passiert, aber nicht, weil ich es öde fand oder weil es mich genervt hat, sondern weil ich erlöst werden wollte von dieser krassen Anspannung, die da drin ist. Und die ist von Anfang an irgendwie da. Du hast in jedem Dialog, die ja wirklich auch recht wenig sind. Ja. Hast du so, es wirkt alles so verkrampft und so awkward, allein wenn die Stimme des Mannes am Telefon ist und du weißt nicht, mit wem er redet und er sagt, okay, er ist gefallen, aber es geht ihm gut und er hat keine, er muss nicht genäht werden und es klingt alles so angespannt. Du hast schon das Gefühl, das ist alles dysfunktional. Du hast hier eine dysfunktionale Familie vor dir, ohne zu wissen, warum. Es ist na klar. Wie geredet wird. Und dann die ganze Zeit diese Anspannung durch Andeutung, ne? Wenn das eine Kind sagt, ich möchte nicht über Mom reden. Und du denkst nur so, warum wohl? Und du sagst die ganze Zeit, bitte schrei mich an, ich will irgendeine Erlösung haben, ich muss davon gerettet werden. Und dann guckt das Kind unter das Bett und du denkst nur so, bitte, bitte ein Monster, es muss irgendwas rauskommen, was Greifbares, was mich erlöst, damit ich weiß, wovor ich Angst habe. Und dann hast du nur Dunkelheit und es passiert nichts. Ja. Und es macht mich richtig fertig. Ne? Ich sitz da, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich sitze da 100 Minuten und habe zahllose Momente, in denen ich richtig krass Angst habe. Ja. Ich habe ganz oft aufgeschrieben, in meinen Notizen, shit, was eine krasse Szene. Shit, oh, das ist schrecklich. Oh Gott, das soll aufhören. Oh, bitte. Ja, ich beneide dich ein bisschen um diese Experience, weil ich hatte sie nicht so in der Form. Ich die ganze Zeit sitze ich vor dem Film und denke, ja, geil, interessant, aber ich intellektualisiere das zu sehr, weil er mich so vom Gefühl her nicht greift, dass mein Kopf zu sehr einsetzen muss, um die Lücken zu füllen. Der Film, finde ich, erwartet sehr viel von dir als Zuschauer. Nicht nur Sitzfleisch, weil du vielleicht davon nicht so angetan bist wie du jetzt oder so, sondern auch, du musst viel in diese Dunkelheit reininterpretieren. Ja, du musst absolut in der Geschichte viel reininterpretieren. Du musst wahnsinnig viele Lücken füllen, die dieser Film lässt. Und wenn du es nicht tust, wenn du dich weigerst als Zuschauer, dann bist du halt raus aus dem Film. Dann bist du verloren, auf jeden Fall, ganz klar. Und es ist teilweise auch nicht so einfach, die Lücken zu füllen. Und deswegen findet man ja auch so viele Interpretationen und Leute tauschen sich drüber aus und zeigen sich Bilder und sagen, ist da eine Gestalt zu sehen? Also, was für ein Kompliment für den Film, oder? Aber ich denke die ganze Zeit, mir ist es so, ich will nicht wissen, was dahinter steckt, weil ich finde das Gefühl, was der Film vermittelt, viel wichtiger als die Geschichte. Ja, lass uns versuchen, trotzdem reinzugehen. Ja, ich will nicht. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Lass uns versuchen herauszufinden, was da passiert ist. Und das ist natürlich auch was ein Gefühl ist. Erstmal so diese Grundhaltung. Du bist allein im Haus. Ja. Oder du hast das Gefühl, deine Eltern sind nicht da. Du bewegst dich allein im Haus. Und ich habe das auch als Kind erlebt. Also natürlich auch so Albträume, dass ich dann plötzlich auch nicht mehr reden kann oder so. Genau. Und irgendwas ist komisch. Dass der Ort, wo du dich eigentlich sicher fühlen solltest, der Ort, wo du geschützt sein solltest, irgendwas stimmt nicht. Und da draußen, geht mal einmal in eure Erinnerung zurück, in euren Palast an Erinnerungen und sucht einen Moment auch aus eurer Kindheit, wo ihr aufgewacht seid nachts, vielleicht in die Küche gegangen seid, Licht war aus und das erste Mal festgestellt habt, ich habe hier Happy Memories, aber nichts davon ist in diesem Raum übrig geblieben. Yeah. Es ist so dunkel und so anders, dass ich nicht weiß, was dieser Raum eigentlich bedeutet für mich. Das ist wie wenn man auf dem Nachhauseweg ist und sonst auf diesem Weg nur tagsüber gelaufen ist und jetzt nachts. Ja. Und man weiß gar nicht mehr, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg? Es sieht alles ganz anders aus. Ja. Und das ist so ein Grundmotiv in dem Film, was teilweise sehr elegant umgesetzt wird. Zum Beispiel, wenn einfach die Kamera so ein bisschen geschiftet ist. Mhm. Teilweise ein bisschen tollpatschig umgesetzt ist. Vor allem, wenn Sachen sich in Luft auflösen. Das ist so, ist vielleicht nicht der beste Special-Effekt. Vor allem, weil es so, also ich finde, das hätte er nicht zeigen müssen. Er hätte einfach die leere Wand zeigen können und sagen, und einfach dieses, where did it go? Wir sehen mehrmals, wie die Kinder durchs Haus gehen, Sachen verschwinden. Vor allem Türen und Fenster verschwinden. Und dann die albernste Szene des Films ist die Kloschüssel, die verschwindet. Ja. Und die Kinder fragen dann immer, where did it go? Ich finde, das hätte man nicht zeigen müssen. Er macht überhaupt diesen typischen Transfer, den man schon seit 150 Jahren Filmgeschichte kann. Ja. Nämlich einfach, die Kamera bleibt und es ist einmal umgeschnitten zu dem, ob das Objekt ist verschwunden. Ich habe die Fenster nicht mehr als Fenster erkannt. Ja, ich auch nicht. Es war plötzlich einfach weg und ich dachte mir, ja und jetzt? Und dann kommt auch dieser Star Trek Sound. Ja. Dieses... Und du denkst dir, was ist das denn jetzt? Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber vielleicht im Zusammenhang mit Kindern gucken Fernsehen, vielleicht haben sie die Reruns von Star Trek gesehen und haben das irgendwie eingebaut. Es passiert Gott sei Dank relativ früh, weil es reißt mich tatsächlich so ein bisschen raus. Ja. Aber danach kommt das Alberne ja nicht mehr. Oder das ja. Also zumindest für mich das unfreiwillig komische. Deswegen ist es so okay. Es ist okay, ich komm drüber hinweg. Das ist irgendwie so nach 15 Minuten und dann denke ich jetzt. Und dann haben wir ganz oft diese Momente, wo das alles wirkt so ein bisschen verstörend. Alles wirkt irgendwie falsch. Und dann ist ja dieser komische Moment, die Eltern sind offensichtlich nicht da. Mhm. Aber dann gibt es diesen Moment, dass die Kinder die Eltern trotzdem hören. Ja. Und sie scheinen vor allem nicht zu wissen, wo ihr Vater ist. Ja. Es gibt diesen einen Moment, wo der kleine Kevin... Der offensichtlich der junge Bruder ist. Kaylee fragt, wo Dad ist und dann sagt er, vielleicht ist er mit Mom verschwunden. Also Mutter ist offensichtlich schon länger weg und dann sagt Kaylee als Antwort, ich möchte nicht über Mutter reden. Mhm. Und dann haben wir aber diese Stimme, die offensichtlich einmal den Vater simuliert und zu Kaylee sagt, geh nach oben, komm nach oben. Und dann haben wir auch Kaylees Perspektive, wie sie die Treppen hochgeht. Das ist Handlung, der man folgen kann, was da gerade passiert. Ich versuche gerade so das zu umfassen, was man versteht. Sachen verschwinden und das ist diese Stimme. Hm. Sie wollen nicht über ihre Mutter reden und es scheint der Vater zu sein, der sagt, komm nach oben. Sie geht nämlich nach oben und fragt dann auch Dad. Und er sagt, look under the bed. Und ich sterbe. Also das ist wirklich eine sehr effiziente Szene, muss ich sagen. I can't see anything. Sie kommt hoch. Und dann sitzt da die Mutter mit dem Rücken, genau wie der Vater, der irgendwie nur zu hören war. Der war da auch irgendwie wo anscheinend zu sehen. Den sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich höre den Vater nur. Ach so, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe ihn hab wenigstens die Hand da auf dem Bett gesehen. Und dann sagt die Mutter den typischen Scheidungssatz. Mhm. We love you and Kevin very, very much. Und irgendwie, und das ist natürlich so ein erster Hint. Okay, wir haben hier wahrscheinlich Kinder verarbeiten die Trennung ihrer Eltern. Möglich, als Option. Wollen wir jetzt schon interpretieren? Lass uns mal durch den Film so ein bisschen noch. Es ist ja nicht viel zu besprechen. Also insofern können wir auch durch den Film durch. Und dann sagt sie, Kaylee, I need you to close your eyes. Please. Ein sehr hinterhergezogenes Please. Kaylee macht die Augen zu und sie ist weg. Ja. Und dann hört sie, it's someone here. Von ihrer Mutter. Mhm. Und dann haben wir, nicht ihrer Mutter, diese dämonische Stimme. Irgendeine Stimme sagt, it's someone here. Mhm. Und dann hören wir nur noch, Kaylee, go back downstairs, okay. Und was wir hören, ist meiner Meinung nach in dem Schrank ein brechendes Genick und Leidensgeräusch von jemandem, der leidet. Das kann durchaus absolut sein. Wir wissen es aber nicht, das ist schon Interpretation. Und dann haben wir diesen Jumpscare, tut. Es gibt irgendwie so ein Tutgeräusch und ich springe auf. Echt? Ich bin total fertig. Nee. Und dann will Kaylee offensichtlich unten die Couch vor die Tür schieben, um die Tür zu schützen. Weil sie sagt zu Kevin, als sie runterkommt, der fragt, wo warst du? Hilf mir mal mit der Couch. Und wir sehen irgendwie die Legosteine und Schatten. Und Kevin fragt, was oben passiert ist. Und Kaylee antwortet nicht. Und das Licht vom Fernsehen, wir sehen übrigens im Fernsehen die ganze Zeit diese Cartoons, die sehr, sehr alt sind, einfach weil sie keine Rechte, kein Copyright. Public Domain. Und der Film macht den seltsamen Move gleich am Anfang, in der ersten Tafel mit Schrift klar zu machen. Übrigens, wir hatten kein Geld. Ja. Also haben wir Public Domain Zeugs. Das hätte auch in den Abspann packen können. Warum da vorne hinschreiben? Das ist übrigens alles Public Domain hier. Seltsam. Und genau, der Fernseher läuft die ganze Zeit und das ist auch tatsächlich die einzige Musik, die wir hören, die Musik aus diesen Cartoons. Ja. Und was ich sehr effektiv finde übrigens, also sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich okay. Und die auch immer so ein bisschen Halt geben, am Fernseher fühlt man sich am Anfang noch sicher, ne? Wenn sie am Fernseher sitzen und so eine starke Lichtquelle haben, hat man so das Gefühl, okay, da sind sie noch so einigermaßen Sicherheit. Übrigens, in diesem Film, also wenn ihr nicht gut damit klarkommt, dass Kinder zu Schaden kommen oder Kinder in Gefahr sind, dann ist dieser Film auch nicht unbedingt das Richtige. Weil auch es sei denn, ihr habt keine Fantasie, weil zu sehen gibt es nicht. Nee. Aber auch wenn es sehr abstrakt ist, finde ich so, dass die Kinder in extremer Gefahr sind, ist schon ziemlich klar. Und dass die Kinder. Ja. Okay, dass die Kinder bedroht sind. Dann haben wir, meiner Meinung nach, es passiert dann halt wirklich relativ wenig. Wir haben aber meiner Meinung nach irgendwie so einen Wechsel zu Kevin. Mhm. Und Kaylee ist irgendwie weg, aus irgendwelchen komischen Gründen. Das wird ja nicht erklärt, warum. Und er ruft sie und dann werden die Legos weggenommen von whoever? Vielleicht Kevin. Vielleicht Kevin. Und dann sind die Lego-Dinger aber an der Wand. Und das war nicht Kevin. Und dann haben wir diese dämonische Stimme wieder. Dieses Geräusch. Und dann hören wir Kaylee rufen. Kevin! Du hast so ein bisschen den Pfad verlassen von den Sachen, wo du gesagt hast, okay, das sind doch Sachen, auf die wir uns einigen können. Das ist doch wirklich etwas, was passiert, oder? Und jetzt so langsam bist du von der Autobahn runtergefahren. Ah, verdammt, ich wollte auf Nebenstraßen. Nein, nicht Nebenstraßen. wo man nicht genau weiß, was da eigentlich passiert, aber die eigene Interpretation oder die eigene... Es vermischt sich auch mit dem, was ich so gelesen habe, weil die Zusammenfassung auf Wikipedia hat viel mehr Handlung, als ich gesehen habe. Aber wir haben das doch, oder? Kaylee ruft Kevin. Das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Kevin! Stimmt. Doch, sie ruft. Und, dann, okay. Und Kevin ruft Hallo und fällt offensichtlich um. Wenn wir davon ausgehen, dass das Kevins Perspektive ist, fallen wir mit ihm um. Und war das vor der Barbie oder nach der Barbie an der Decke? Die Barbie ist viel früher. Die Barbie an der Decke habe ich ganz vergessen. Stimmt. Kevin will aufs Klo gehen und Kaylee wartet auf ihn. Mhm. Das erfahren wir tatsächlich. Er muss oben aufs Klo gehen, weil unten die Toilette fehlt, weil die plötzlich verschwunden ist. Mit einem Star Trek Sound. Kaylee wartet auf ihn und die Barbie hängt an der Decke. Und dann wir wissen nicht warum, aber sie erschrickt dann und offensichtlich war es Kevin, der sie von hinten erschrocken hat. Okay. Weil er gesagt hat, er konnte nicht, weil er zu viel Angst hatte. Und dann fällt die Barbie von der Decke runter. Nee, genau, das war vorher. Kevin sucht Kaylee und geht durch die Dunkelheit. Und Kaylee ruft meiner Meinung nach, help me, I'm scared, I feel strange. Aha. Und Kevin geht und wir haben ganz lange Dunkelheit und dann haben wir diesen Schockmoment, wo wir Kayleys Gesicht sehen. Das einzige Mal, dass wir ihr Gesicht sehen und ihr Mund ist zu und ihre Augen. Und die Augen sind zu. Auch weg. Und zwar nicht geschlossen, sondern weg. Weg, ja. I have no mouth and want to scream. Und ich erschrecke. Ich stehe wieder da auf der Übrigens, ich habe diesen Film nicht am Fernseher geguckt. Ich habe diesen Film unter Kopfhörern auf dem Laptop geguckt. Oh, mit Kopfhörern? Ist das hart? Das war, und ich hätte dir das noch mitgeben sollen als Anleitung. Ich glaube, das ist die beste Art, diesen Film zu gucken. Alleine, Kopfhörer, kleiner Bildschirm. Das habe ich auch gedacht. Kleiner Bildschirm wäre gut gewesen. Ich habe die große Leinwand gehabt und habe dann gedacht, nee. Too much. In klein ist gut. Und dann... Okay, ich versuche, also in dieser Filmbeschreibung fehlt jetzt ganz viel Stille, Dunkelheit, POV, irgendjemand bewegt sich irgendwo hin. Das ist es halt so ein bisschen. Und wenn da so viel Void dazwischen ist, vergesse ich auch so ein bisschen, was da eigentlich passiert ist oder ob irgendwas passiert ist. Nach 20 Minuten nur starre Korridore runter oder in die Decke-Ecke oder in einfach die Dunkelheit oder so. Ist so gruselig. Ist es meinetwegen gruselig, für mich nur so halb, aber manchmal vergesse ich einfach, ob Kevin jetzt mal unterwegs war zwischendurch oder nicht oder ob Kaylee noch da ist oder wie die überhaupt hießen. Das weiß ich ja auch schon nicht mehr. Ich weiß noch, gerade so, dass es eine kleine dämonische Stimme zwischendurch gab, die tatsächlich okay gut gemacht ist. Ich finde das tatsächlich am wenigsten gruselig, weil das so konkret, so greifbar monströs ist. Ich finde es viel gruseliger, wenn die Mutter auf dem Bett sitzt mit dem Rücken. Oh ja, ja, das stimmt. Und sagt, wir lieben euch sehr, sehr. Auf jeden Fall, ich bin schon bei 60 Minuten, nämlich dann sagt die Stimme zu Kevin, ziemlich offensichtlich, es ist weder die Stimme seines Vaters, noch die von Kaylee, noch die von der Mutter, es ist irgendeine andere Stimme. Ja. I want to play. Und dann kommt dieses wirklich Verstörende, dass die Stimme zu Kevin sagt, put the knife in your eye. Und dann hören wir Kevin schreien und heulen und sehen Blut an der Wand. Ja. Und ich sterbe. Es ist wirklich krass. Und es ist nicht, weil ich selbst ein Kind habe, sondern es ist, weil ich mich an Ängste als Kind erinnere. Und bei uns, als ich ein Kind war, gab es diese Urban Legend. Ich weiß nicht, ob das auch deine Kindheit war. Bei uns gab es die Urban Legend. Es gibt diese Leute, die dich anrufen und dir sagen, probier doch mal aus den Föhn. Ich bin von der Feuerwehr, wir machen einen Test. Setz dich in die Badewanne, lass Wasser ein und lass den Föhn da rein, wenn er eingesteckt ist. Und es gibt Leute, die anrufen und sagen, greif doch mal in den Toaster, wenn er angeschaltet ist und solche Sachen. Also uns wurde ganz viel Angst gemacht. Vor diesen angeblichen Anrufen von Menschen, die Kinder quälen wollen, indem sie dazu kriegen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Uns wurde als Kinder so viel Angst gemacht. Krass. Das hatte ich nicht als Kind, muss ich sagen. Und ich komme aus dieser Rede nicht mit fremden 90er-Zeiten, die richtig krass ist. Okay. Und diese Wagen, die vor der Schule vorfahren und dich entführen. Und es gibt so die Phänomene, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, es war ein ganz großes Coping-Werkzeug von der Gesellschaft, um Themen wie sexuellen Missbrauch oder Missbrauch im Allgemeinen zu externalisieren. Ja. Wenn es nämlich der fremde Buhmann von der Straße ist, dann ist es halt nicht der Onkel und dann ist es nicht der Vater. Mhm. Und das war in den 90ern war das ganz krass, diese Angst, diese Angstgeschichten, Vorsicht, alle Fremden sind gefährlich und wollen dir was Böses. Ja. Das hat, glaube ich, sehr unsere Generation geprägt, diese Angst. Und ich hoffe, dass ich das bei meinem Kind nicht so mache. Aber deswegen, vielleicht connecte ich deswegen damit mit dieser Szene. Ich sehe das und fühle mich an Ängste erinnert, die mir in der Kindheit von Erwachsenen gesetzt wurden, die es gut mit mir meinen. Ja, okay. Und spüre, dass da irgendwie sowas hängt, was reaktiviert wird. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war ich als Kind zu unbedarft oder zu naiv und habe mich mit der Angst nicht zu sehr. Ich hatte immer mal wieder, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich die kleine Geschichte erzählt, was ich so hatte. Aber zu sehr war es bei mir dann doch nicht. Da kann ich eine kleine andere Geschichte erzählen. Wir waren auf Ferienlager und dann erzählt man sich als Jungs zusammen in einem Schlafzimmer, wo so sechs Kinder schlafen, erzählt man sich irgendwelche Geschichten und plötzlich scheißen sich alle in die Hosen und keiner will mehr rausgehen auf Toilette, obwohl er unbedingt muss. Mhm. Ich musste auf Toilette und ich bin aufgestanden und bin auf Toilette gegangen und bin dann wiedergekommen und alle haben mich angestarrt und gesagt, wie jetzt, du bist aufgestanden, oh Gott, hat dich keiner gefressen? Und ich so, was ist denn jetzt los? Natürlich war ich auf Toilette. Deswegen bist du kein Horrorfilm-Fan, weil dir sowas einfach nicht anschlägt. Ja, irgendwie nicht genug zumindest. Also es gab Szenen in diesem Film, die ich irgendwie schwierig und ich will das nicht unters Bett gucken und so. Aber das sind vielleicht auch Sachen, die nicht mit meiner Kindheit andocken, sondern die ein bisschen erlernt sind durch andere kulturelle Phänomene. Also ich habe das nicht so sehr gehabt, so doll. Okay, interessant. Vielleicht habe ich auch genug andere Scheiße erlebt, die gesagt hat, ja, das Dunkel kann mir nicht mehr wirklich Angst machen. Vielleicht, ja. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Ich habe gerade überlegt, ob es auch so ein Ost-West-Ding ist. Das ist es garantiert auch. Also wir haben, ich weiß nicht, ich glaube, in der Ostkultur war der Nachbar wesentlich wichtiger als Freund und als Helfer, als gefährlicher Typ, der dich entführen könnte. Das westliche Bürgertum in der Vorstadt, der ich groß geworden bin, hat sehr seine Ängste gepflegt. Hört euch den Song Familie Gold von Reinhard Gräber an, dann wisst ihr, wie ich groß geworden bin. Ja, ja, genau. Das war unsere Vorstadt und da waren die Bürgerlichen waren sehr, sehr gut dabei, viele, viele, viele Ängste irgendwie weiter zu verbreiten und vor allem Ängste ihren Kindern einzupflanzen, erschreckenderweise. Ja, und auch dadurch, dass sie eben vieles weggedrückt haben und externalisiert haben, wie du gesagt hast, ne? Dass man da, ja. Kevin hat offensichtlich Aua im Auge. Ja, Kevin hat ein Stechen im Auge. Und ruft den Notruf an. Ja. Und er telefoniert mit dem Notruf. Und wobei er das schon ein paar Mal versucht hat. Plötzlich erinnert er sich wieder. 911. Davor war das Telefon aber auch tot, glaube ich, oder? Hast du nicht so Geräusch gehört, dass das Telefon tot war? Oh, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Aber plötzlich funktioniert es. Das ist ein ästhetisches Motiv. Ich weiß, wir haben am Anfang über die Ästhetik geredet, aber das muss ich jetzt nochmal einwerfen. Was ganz krass ist in diesem Film, das haben wir unter anderem hier. Der Film ist komplett inkonsistent damit, wann geredet wird, wann Untertitel sind, wann geredet wird und Untertitel sind oder nur das eine. Und das haben wir ständig. Hier haben wir zum Beispiel die Stimme des Kindes. Hören sie und haben aber vom Telefon, also von der anderen Leitung, vom Notruf nur die Untertitel. Ich finde es ist so ein einfaches Stilmittel, was total verstörend ist für mich, weil es einfach in dieses Gesamte, es wirkt alles so verstörend, reinpasst. Darf ich dir sagen, dass es das beste Stilmittel ist, was ich je in einem Horrorfilm gesehen habe? Wow, okay, große Worte. Ich fand's wirklich toll. Ja. Ich fand, dass man die Stimmen irgendwann einfach auch gar nicht mehr gehört hat, sondern, also es war ja am Anfang so Mumblen und man dachte dann, ah ja, da kommt ein Untertitel, damit man versteht, was gesagt wird. Ich, wenn ich mir Mühe gebe, könnte ich sogar verstehen. Und dann irgendwann sind die so leise und so weg, dass man sie gar nicht mehr hört und dass man nur noch die Untertitel hat. Und die Stimmung des Films hat das volle Kanne getragen, dass ich nur noch die Untertitel hatte und dass die Untertitel das Gruseligste waren, die streckenweise überhaupt passiert sind. Und es war wirklich toll. Ganz, ganz tolles Mittel. Schön, das freut mich. Die Untertitel sind halt auch sehr konkret. Wir haben hier wirklich, wir haben einen sehr konkreten Anruf von einem Kind, Telefonaten von einem Kind mit dem Notruf. Ja. Weil das wirkt einfach total, das ist genau das, wie der Notruf redet. Ne? Die am anderen Ende der Leitung sagt dann, bitte bleibt am Telefon. Ein Erwachsener ist unterwegs. Genau. Und dann werden natürlich Fragen gestellt. Und dann, warum flüsterst du? Und dann hören wir Kevin, wie er sagt, I'm downstairs, but the door is gone. Hm. Und worauf der Notruf natürlich überhaupt nicht klarkommt, weil die Türen sind weg. Was für eine schreckliche Vorstellung. Du bist gefangen in diesem Haus. Die Türen sind weg, du kommst nicht raus. Ja, das Problem ist, dass er mir vorher gezeigt hat, wie die Türen verschwindet auf billigste und schlimmste Art und Weise. Das ist irgendwie nicht mehr so gruselig. Aber das habe ich vergessen in dem Moment. Ich in dem Moment bin ich dieses Gefühl, in dem Horrorhaus zu sein und nicht rauszukommen. Was für ein fucking Albtraum. Ja, theoretisch schon. Also das zeigt er mir zu viel, wie die Türen verschwinden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, er zeigt mir nicht zu wenig. Aber ich habe zwischendurch gedacht, in den ersten halben Stunden oder sowas, ist die Hauptfigur des Films vielleicht das Haus. Mhm. Weil ich nur Haus sehe und eigentlich maximal Füße oder Beine von zwei Kindern, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, weil ich kein Gesicht sehe und weil ich von den beiden auch nicht genug Schatten oder... Und da kommt es zu dem zweiten Film, zu dem Kurzfilm, den er vorher gemacht hat. Der macht nämlich einiges richtig, was ich im Hauptfilm gerne gesehen hätte, und andere Sachen wiederum falsch, die der Hauptfilm richtig macht. Ich hätte gerne eine Mischung gehabt, aber da können wir dann dazu kommen, wenn wir den Kurzfilm noch besprechen. Ich wusste, dass du den Kurzfilm mehr magst. Ich kann dir auch sagen, warum, aber ich sag's dir noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn mehr mag. Das stimmt nicht, aber ich finde, dass er ein paar Sachen richtiger macht. Ich glaube. Willst du zum Kurzfilm? Nee, das wäre komisch eingefroren. Wir bleiben beim Hauptfilm. Okay. Aber der Kurzfilm ist ein Drama und der Film ist ein Horrorfilm. Deswegen magst du das Drama lieber als den Horrorfilm. Ja, theoretisch ja, aber ich finde den Hauptfilm dann doch ein bisschen besser. Das sagst du nur, damit ich nicht recht habe. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt in deine Aufzeichnung gucke, steht da, der Kurzfilm ist tausendmal besser als der Hauptfilm. Ich wette es. Okay. Korrigier mich gar nicht. Guck. Und ich habe nichts gelöscht. Nein. Also wirklich, ich finde den Hauptfilm, den Langfilm tatsächlich besser, aber der Kurzfilm macht tolle Sachen. Das werden wir aber alles gleich besprechen. Wir nähern uns ja auch schon fast dem Ende. Ja. Genau, Kevin telefoniert mit dem Notruf und plötzlich, wir wissen nicht, was passiert. Das Telefon fällt runter. Und ist plötzlich dieses Spielzeugtelefon oder wie war das? Ich weiß nicht, ob wir nur darauf, auf jeden Fall hören wir ein dämonisches Lachen, es ist dunkel, Taschenlampenlicht und Kevin fragt, wen auch immer, how did you do that? Und die Stimme antwortet mit, I can do anything. Und erzählt ihm dann, dass Kaylee nicht das getan hat, was sie tun sollte. Sie sagte, sie will Mom und Dad sehen. Also habe ich ihr den Mund weggenommen. Kevin, komm hoch. Das ist doch eine Stimme, der man vertraut. Natürlich. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich devastated bin. Ne? Ich finde es so krass. Sie wollte nur zu ihren Eltern. Und das war zu viel und das war nicht das, was sie tun sollte. Da kommen wir gleich zu meiner Interpretation, zu einer möglichen Interpretation. Ich weiß, du hast keine, du brauchst auch keine zu bringen. Ich finde es total cool, dass du sagst, dass es das Gefühl viel wichtiger ist und dass du willst es gar nicht interpretieren. Ja. Ich will gar nicht wissen, dass der Regisseur der Dämon ist. Um Gottes Willen. Der sagt, ich kann alles tun, was ich will, weil Regisseure können einfach mal alles tun, was sie wollen. Keine Meta. Okay, wir kommen gleich dazu. Kevin geht nach oben und Kevin hat Angst. Ja. Kevin hat richtig Angst. Wir hören öfter mal die Kinder, wie sie so ängstlich atmen und schneller atmen. Vor allem Kevin mehrmals. Und jetzt wissen wir, Kevin ist, ich meine, er hat sich auch in den Augen verletzt. Er sieht wahrscheinlich nicht mehr richtig und er geht nach oben. Und die dämonische Stimme ist komplett unverständlich. Und Kevin scheint an der Decke zu sein, zumindest wenn wir noch seine POV sind. Ja, zumindest wenn wir in seiner POV sind. Wie ich von Anfang an gesagt habe, ist dieser Film sehr chaotisch, was seine Kameraperspektiven betrifft. Yeah. Wessen Perspektive sehen wir hier? Mal sind es wirklich die Kinder, weil wir mit dem Kind mit der Taschenlampe in der Gegend rumlaufen. Mal es ist aus dem Dunkel gefilmt, wo man denkt, ich bin also das Monster. Du kommst nicht auf den grünen Zweig, leider. Ich fühle gerade Kevins Perspektive, weil wir davor hatten ganz eindeutig seine Perspektive, wie er die Taschenlampe anmacht und ängstlich die Treppe hochgeht. Und dann sehen wir, Licht geht an. Wir sehen einen Kassettenplayer und diesen Lego-Haufen an der Decke und so ein schiefes Haus im Hintergrund. Ja. Und dann steht da 572 Tage. 572 Days. Und der Kassettenplayer löst sich auf. Die Cartoons laufen los. Jetzt zitiere ich nur noch meine Aufzeichnung. Endloser Gang, Fragezeichen. Immer weiter von den Legos entfernt. Licht aus, dämonische Stimme, unverständlich. Schritte. In Klammern 90, weil wir jetzt bei 90 Minuten sind. POV, wir sind an der Decke vom Wohnzimmer. Licht aus, TV, Rauschen, Tür, Dunkelheit, Puppenhaus, Musik, Stille, Dunkelheit. Taschenlampe an, Taschenlampe aus, Taschenlampe an, das Taschenlampe aus, schwarzer Gang, aus, an, aus, an, aus, an, Augen in der Dunkelheit. Das okay. ist scheiß gruselig. Das ist das Telefon. Das ist gar nicht so gruselig, weil es ist so ein, so, ich finde tatsächlich, das ist auch so ein bisschen so ein Horrorfilm-Drop, was sich überholt hat. Hm. Kinderspielzeug, niedlich, aber gruselig, wenn es dunkel ist. Wir haben dieses Kinderspiel vor und dann haben wir wieder das dämonische Flüstern und dann kommt das eigentlich Gruselige, nämlich dann sehen wir diese Schwarz-Weiß-Fotos mit deformierten Gesichtern oder Gesichtern, die sich aufgelöst haben. Ist nicht so genau zu erkennen, aber es ist total schrecklich. Das ist dann wieder der Moment, wo ich wirklich traurig werde. Und dann hören wir das Kind heulen, wahrscheinlich Kevin, und wir hören den Schrei und Blut spritzt an die Wand. Und dann haben wir diese Loop. Wir haben diese Loop, die wir davor auch schon im Fernsehen hatten, wo immer wieder das, die eine Szene, wo der lustige Hase sich vor dem lustigen Hund versteckt, wiederholt wird. Und jetzt haben wir diese Loop, wie immer wieder geschrien wird und Blut an die Wand gespritzt wird. Und am Ende dieser Loop steht einfach nur die Frage, Mami und Black. Und dann... Jetzt, ich sag einfach mal, was ich sehe, was wir sehen. Oder du stimmst, das sind Sachen, die wir sehen, wirklich. Jetzt bin ich voll auf dem Highway. Jetzt keine Seitenstraße. Taschenlampe auf TV. Kevin fragt, Kaylee, can we watch something happy? Black. Ein schwarzer Raum mit einer Tür und wir bewegen uns darauf zu. Und dann ein Gesicht in der Dunkelheit. Und eine Stimme, wahrscheinlich von dem Dämonen, die sagt, go to sleep. Und dann wahrscheinlich der Kevin, der fragt, what's your name? Und dann nochmal, what's your name? Aber irgendwie verzerrter. Und Black. Und the end. Ich habe an der Stelle aufgeschrieben, um mal meine Aufzeichnung zu zitieren, Kevin weiß mit 4 nicht, wo die Lichtschalter sind, aber Taschenlampe benutzen kann er. Ich dachte, die Lichtschalter wären teilweise auch weg. Ich weiß es nicht, wird mir nicht erzählt. Keine Ahnung. Nee, aber ja. Keine Ahnung. Aber Taschenlampe kannst du mit 4 benutzen. Ja, aber Lichtschalter doch auch. Den Lichtschalter kannst du schon mit 3 benutzen oder mit 2. Leider auch schon mit 1. Aber mit 1 kommst du noch nicht dran. Ja, wenn du nicht streikst. Mit 4 kannst du dir wenigstens einen Stuhl ranziehen und draufklettern. Ja, also, und ich habe mir aufgeschrieben, ich hoffe, sie haben auf einer Alexa Amira gedreht. Was eine Kamera ist, die knapp 50.000 Euro kostet und richtig, richtig gute Bilder macht. Es gibt doch Informationen, worauf sie es gedreht ja, haben. Ja, natürlich. Ne? Auf einer Sony FX9 oder sowas. Ich hab den nicht aufgeschrieben. Auf irgendeiner modernen Kamera. Auf irgendeiner modernen Kamera und haben dann die ISO aber so hochgecrankt, dass das Bild an sich auch schon nicht ganz pleasant war. Aber die modernen Kameras, die haben schon einiges drauf. Und das heißt, selbst wenn du nur einen Fernseher hast, der die Lichtquelle ist, sehen die Bilder wesentlich besser aus als das, was hier zu sehen ist. Jedes iPhone kriegt bessere Bilder hin. Ja, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es eine gute Kamera war, weil wenn sie wirklich mit einem Camcorder gedreht hätten, hätten sie die Flexibilität in der Post nicht gehabt, das Richtige an der richtigen Stelle einzusetzen. Und hier haben sie es tatsächlich, man sieht auch durch diesen ganzen Grissel durch, dass es eine gute Kamera war, weil an der richtigen Stelle der richtige Kontrast an hell und dunkel da ist. Der ist genau gewählt und das ist gut gemacht. Deine Interpretation. Du hast schon angesetzt und gesagt, der Dämon ist der Regisseur, Kyle Edward Ball. Es gibt wahnsinnig viele Interpretationen da draußen. Ich habe, meine eigene Interpretation habe ich noch gar nicht rausgeholt. Das, was hier an Interpretationen im Internet zu finden ist, ist mannigfaltig. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Sachen. Die eine ist eben, dass der Regisseur der Dämon ist, der sagt, ich habe alle Macht der Welt, ich kann mit dir machen, was ich will. Du bist jetzt halt auch darauf angewiesen, dass ich dich nicht sofort umbringe. Andere Interpretation ist, dass Kevin am Anfang gestolpert ist und im Koma liegt und das Ganze darauf hinausläuft, dass er halt am Ende stirbt und deswegen die Stimme sagt, go to sleep. Ganz populärste am Ende. Interpretation, ne? Dass das Ganze im Kopf von Kevin stattfindet und dass dieses Auflösen von Sachen im Haus einfach dieses Auflösen der Erinnerung ist, während du im Koma bist. Ja. Und diese 572 Tage einfach bedeuten, solange dass er im Zeit, Koma. Die er im Koma verbracht hat. Ja. Tatsächlich meiner Meinung nach eine absolut plausible Interpretation, aber auch ein bisschen öde. Ja, also ich meine, natürlich ist sie dramatisch irgendwie sinnvoll und so und wenn man das so lesen möchte, hat man halt einen anderen Film und kann den auch so sehen und der Film wird nicht wertloser dadurch, finde ich. Wenn man den Film mit dieser Interpretation im Kopf ein zweites Mal schaut, kann man den Film sozusagen neu entdecken. Ich habe am Ende des Films aufgeschrieben, einen wahnsinnig unrewatchable Film, weil ich ja schon weiß, dass keine Jumpscares kommen und dass in den Dunkelheiten eigentlich nicht wirklich was zu sehen ist, auch wenn der Regisseur standhaft behauptet, dass er irgendwo mal eine Figur versteckt hat, die da steht und uns alles nicht sagt, in welcher Einstellung. Aber naja, also ich weiß schon, was mich nicht erwartet. Ja. Und deswegen habe ich nicht das Bedürfnis, nochmal zu gucken. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man eine dieser Interpretationen sehr genau und diffizil im Kopf hat, kann man den Film doch nochmal gucken. Ich habe ihn ja ein zweites Mal geguckt jetzt. Ja. Und er hat wieder reingehauen. Er hat mir wieder Angst gemacht. Das war sehr krass. Das ist schon krass. Das schaffen Filme wirklich eigentlich so gut wie nie, dass der Rewatch auch nochmal Angst macht. Ja. Und ich habe sogar beim Rewatch habe ich mehr Notizen gemacht und mehr pausiert und so. Ja. So alles, was man halt macht, wenn man so sehr genau aufschreiben will und irgendwie einen Faden versuchen will zu finden. Ja. Ich fand, er war rewatchable, aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich es beim ersten Mal schon unglaublich genossen habe, diesen Film zu sehen. Okay. Meine Interpretation wäre, also das, was man im Internet ganz viel liest, da gehe ich auf jeden Fall mit. Hier wird irgendwas erzählt von einem Familiendrama. Mhm. Offensichtlich, also möglich, dass es eine Scheidung gab. Mhm. Zumindest so wie der Vater am Anfang telefoniert, klingt sehr, als ob er mit einer Frau telefonieren würde, von der er geschieden ist. Mein allererster Gedanke während dieses Telefonates tatsächlich, er klingt total so, als ob er seine Ex-Frau beruhigt. Ja, ich habe die Kinder nicht umgebracht, während sie bei mir waren. Ja. Alles in Ordnung. Und dich durch diesen wirklich klischeehaften Satz, wir lieben dich und deinen Bruder sehr, das ist einfach der Satz, mit dem du ansetzt. Denn du sagst, wenn du ansetzen willst, und übrigens, wir trennen uns. Mhm. Also, dass die Scheidung eine Rolle spielt, finde ich total plausibel. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Selbstmord der Mutter eine Rolle spielt. Ich finde, wenn sie sagt, schließ die Augen und dann hören, ich finde, es klingt wie jemand, der sich erhängt. Wenn wir diese Schmerzensschreie aus dem Schrank haben und dieses Knackgeräusch, das könnte das oder das Strangulieren sein oder so, dass die Mutter sich umgebracht hat. Mhm. Aber ziemlich sicher, so wie die Kinder über ihre Mutter reden, was selten vorkommt, ist irgendwas komisch mit der Mutter gewesen. Irgendwas, worauf sie nicht klarkommen. Ich finde, ich werfe jetzt auch nur so Ideen rein. Das ist auch, was man viel so in Interpretationen hört. Ich finde die ganze Art, wie der Dämon mit ihnen redet, mit Kevin, vor allem nachher, wenn er sagt, go to sleep und so. Es ist ein bisschen wie bei einer Hypnose. Geht es vielleicht auch um eine Art Traumaverarbeitung, dass wir hier, dass das hier so eine Traumatherapie beiwohnen irgendwie und dass diese Loop zum Beispiel, die im Fernsehen gezeigt wird, genauso wie die Loop, die dann bei diesem Mord gezeigt wird, dieses Geschehen immer mal wieder vergegenwärtigen, um sich klar zu machen, wie schrecklich das ist, was da passiert. Mhm. Weil es geht in dem Film ja auch ganz viel um Verdrängung. Ne? Also die Kinder versuchen dem Schrecken irgendwie aus dem Weg zu gehen und schaffen es nicht. Sie machen sich vom Fernsehen gemütlich und gucken ohne Ende diese Cartoons und schlafen vom laufenden Fernseher, um irgendwas zu haben, was sie so ein bisschen beruhigt. Und dann jetzt nochmal wild weiterinterpretiert, geht es vielleicht also um irgendeine Art von neue Familie, irgendeine Art von Pflegefamilie. Hm. Die Kinder sind bei einer Pflegefamilie, bei der sie, weil die Mutter sich umgebracht hat, weil die Eltern sich davor getrennt haben. Hm. Und diese Pflegefamilie ist nicht gut zu ihnen. Dass Kaylee ihre Eltern will und die Stimme sagt, deswegen habe ich ihr den Mund genommen und habe ihr die Augen genommen. Also die quasi, dass sie, und das ist dann halt ja auch so dieses Sicherheit verlieren, ne? Plötzlich in dieser ungewohnten Umgebung und man hat noch sich, aber ansonsten ist alles irgendwie anders und dann vielleicht sogar eben Missbrauch. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass irgendeine Art von Missbrauch wahrscheinlich im Raum steht oder öfter mal angedeutet wird. Das ist für mich das größte zweite Ding, dass einfach abusive Familie eine Rolle spielt, weil dieses Augen- und Mundverschwinden ist ein sehr typisches Bild für ich möchte etwas sagen, aber ich kann nicht, weil es zu hart und zu krass ist und weil Kinder auch glauben, dass ihnen nicht geglaubt wird und so. Ja, ich glaube, ich bin ganz bei dir, dass dieser Film auf einer Gefühlsebene funktioniert und ich glaube, dass man so Ideen eher so reinwerfen kann, aber dass es gar nicht darum geht, so die kohärente Interpretation zu finden, sondern eher zu sagen, ah, okay, das sind klare Missbrauchsmotive, das sind Scheidungsmotive. Mhm. Es geht irgendwie sehr allgemein gefasst um den Verlust von Sicherheit und Halt in einem jungen Alter, mit vier, fünf, sechs Jahren, dieses Gefühl, der Boden wird dir unter den Füßen weggezogen, das, wo du dich sicher und aufgehoben hattest, existiert nicht mehr, du verlierst irgendwie eine Art von Urvertrauen, die Welt steht auf dem Kopf, ganz banal bildlich gesprochen. Aber muss es etwas Traumatisches, Katastrophales sein oder kann es eine ganz normale Entwicklung sein, die jedes Kind durchmacht? Jedes Kind kommt an den Punkt, wo sie feststellen, oh, Mama und Papa haben nicht immer recht oder die wissen nicht immer die Lösung für jede Situation. Ich finde, dafür ist das zu schrecklich, was in diesem Film passiert. Ja, vielleicht. Das ist da, ja, natürlich, also es gibt ganz oft Verlust von Sicherheit, der irgendwie gut ist. Mhm. Also auch irgendwie so eine Weiterentwicklung und auch so ein Gewinn von Selbstbewusstsein. Aber was hier passiert ist, ist nicht gut. Das ist schrecklich. Wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, ich finde, also es ist wirklich schrecklich und zwei Herzen in meiner Brust da auch an der Stelle. Einmal, wie ich mich selbst an meine Kindheit zurückerinnere, aber dann auch, wie ich aus der Perspektive von jemandem rede, der gerade sich selbst um ein Kind kümmert und furchtbar Angst davor hat, dass, oder nicht Angst davor hat, aber dem das Herz zerbricht, wenn das Kind mal negative Erfahrungen macht oder so. Einfach, natürlich, es gibt ganz viele negative Erfahrungen, die zum Leben dazugehören. Ja. Aber wo ich denke, es gibt so eine gewisse Schwelle an Erfahrungen, die sollte kein Kind tun. Und ich habe das Gefühl, die Kinder in diesem Film machen irgendeine Erfahrung, was auch immer da in dem Film abstrahiert wird, die kein Kind dieser Welt machen sollte. Ja. Könnte man auch Teile des Films als comforting wahrnehmen? Jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachtet, wenn du nicht unbedingt diese Horrorstimme hast, was ja über Teile des Films nicht hast, wenn du nicht unbedingt die Situation hast, dass Mama dir mit dem Rücken zugewandt sitzt und mit einer furchtbaren Stimme sagt, wir lieben dich, wenn du das rausnehmen würdest und ganz weite Teile, die wirklich aneinander hängen, als Teil nimmst und sagst, okay, das ist Nacht, ich habe vielleicht nicht unbedingt die größte Angst vor Dunkelheit, ich könnte das als comforting wahrnehmen. Uff. Nicht? Nee. Ich hatte den Gedanken zwischendurch. Ich saß zwischendurch da und dachte mir, es ist schön still und friedlich. Ich finde alles schrecklich, was da ist. Also ich meine, es ist süß, wenn sie sich gute Nacht wünschen und dann sagen, love you too. Das ist irgendwie süß am Anfang, wenn sie vor dem Fernseher einschlafen. Okay, das aber ansonsten, gar nicht mehr. Ansonsten fühle ich mich da die ganze Zeit unwohl. Aber wirklich auch so dieses, also weil alles... was sie machen, was ihnen irgendwie so ein bisschen Normalität geben soll, wirkt so hart wie Verdrängung und so hart wie irgendwie den letzten Schutzraum suchen. Mhm. Und dann sehen wir ja, selbst der Fernseher ist das Einzige, was Sicherheit bietet, endet dann auch in dieser Schleife und ist genauso Teil dieses dämonischen Schauspiels wie alles andere. Mhm. Nee, ich fühl mich durch die Bank unwohl in diesem Film. Na gut. Heck. 2020. Zwar endlich zu einem Kurzfilm. 2020, was sagst du denn? Sag du erstmal, was fällst du von dem Kurzfilm? Ich fand ihn definitiv nicht so gut wie Skinner Rink. Ja. Ich fand es total interessant, weil, ja, ich habe es schon gesagt, ich fand, er war mehr Drama, mehr Tragödie. Ja. Und auch gefühlt konkreter. Sehr viel konkreter. Wir haben auch tatsächlich auch bis runter zur Bildsprache. Wir haben hier fast nur POV, ganz eindeutig von dem Kind. Mhm. Und wir haben offensichtlich das ähnliche Thema, aber viel konkreter, nämlich im Sinne von Mutter, Kind und die Mutter ist fertig mit der Welt und ist nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern. Das Kind muss irgendwie alleine klarkommen. Und ja, natürlich, wir haben hier auch so abstrakte Momente. Wir haben diese Sleeps, die sich die ganze Zeit immer wieder kommen. Ja. Und ganz viele Schlafmomente. Was aber auch am Anfang zumindest noch konkret realistisch ist. Ein Kind weiß nicht, was es tun soll, ein kleines Kind. Ja. Legt sich hin und schläft 5 Minuten, wird wach. Also wie eine Katze eigentlich. Ja, genau. Läuft rum und schläft dann wieder. Mhm. Und wir haben ganz viele diese Momente, wo ganz klar ist, was ein verwahrlostes Kind, das nicht vernünftig beachtet wird von seinen Eltern, tut. Nämlich zum Beispiel den Teppich anmalen und sagen, ich habe den Teppich angemalt. Mhm. Ich hasse dich. Mhm. Um einfach nur eine Reaktion zu kriegen. Genau, ja. I'm sorry, I got... Oh Gott. Oh, ja, Es ist halt vielmehr eine Tragödie. Es ist kein Horrorfilm. Es gibt auch einen Horrormoment. Aber es gibt eigentlich nur einen richtigen Horrormoment. Und sonst finde ich es halt vor allem... traurig. Mhm. Er ist super. Mhm. Ich find, großartiger Job. Ich bin jetzt ein absoluter Kyle Edward Ball-Fan. Kannst nicht erwarten, seinen nächsten Film zu sehen. Ich bin die ganze Zeit traurig. Ich bin mit den Nerven fertig, einfach weil ich das so traurig finde und mir das Kind so leid tut. Ja, total. Ich finde es so viel konkreter als den anderen Filmen. Ich finde es so spannend, wie man mit Grunde dem gleichen Konzept, aber dann doch eben völlig anderem Konzept daherkommen kann. Wie so eine kleine Varianz plötzlich einen Film ganz anders erzählt. Und obwohl du diese grisseligen Bilder hast und im Grunde nur POVs und so, aber es ist so viel konkreter. Und ich glaube, die Sachen, die mir im Langfilm fehlen, sind hier massiv viel drin. Ich habe aufgeschrieben, ich hätte gerne das Kind gesehen. Wie in einem Kurzfilm sehe ich das Kind tatsächlich ab und zu, so vom Gefühl her. Du hast viel mehr das Gefühl, im Kind zu stecken. Ja. Du hast viel mehr das Gefühl, du siehst einen Schatten von dem Kind oder du hast das Lied, was es singt. Mhm. Und dieses konkrete, ich male jetzt übrigens den Teppich an, da bin ich so viel näher am Kind dran, wie ich das gerne gehabt hätte im Langfilm. Ich hätte viel mehr mir gewünscht, dass ich wenigstens am Anfang oder sowas mehr Schatten vom Kind sehe oder mehr was Konkretes, woran ich mich festhalten kann, das ist jetzt das Kind. Weil ich habe nicht umsonst aufgeschrieben, ich denke, das Haus ist die Hauptfigur, aber es ist nicht die Hauptfigur. Nein. Überhaupt nicht. Aber das, ich denke die ganze Zeit durch die Kameraperspektiven, dass das Haus irgendeine Rolle spielt. Und das ist eine total falsche Richtung, in die mich das am Anfang lenkt. Und ich möchte emotional einmal andocken können an dem Kind. Und das kann ich in dem Langfilm nicht gut genug. Und deswegen bin ich auch eben tatsächlich irgendwann draußen. Und irgendwann denke ich mir, bin ich jetzt, habe ich noch Angst oder bin ich schon gelangweilt? Und das wäre nicht passiert, wenn ich einen Punkt gehabt hätte, an dem ich mich hätte festhalten können. Und zwar dem Kind. Oder beiden. Oder was auch immer. Ich überlege gerade, wo ich emotional andocke, wann der Moment ist. Und ich glaube, der ist schon sehr früh im Film. Und dann lässt es auch nicht mehr los. Und das ist, glaube ich, einfach diesen Flur zu sehen. Und ich bin hausgroß geworden und eher ein bürgerliches Haus. Nicht so ein amerikanisches Haus wie da, wo so ganz klar die Schlafzimmer oben sind und ein Wohnzimmer. Aber ich kenne dieses Gefühl von Gängen, die zu Treppen führen, wo es dann runtergeht zu weiteren Räumen. So ganz abstrakt gesagt. Ja. Und diese Gänge haben was Gruseliges, weil Gänge in diesen bürgerlichen Häusern haben was Gruseliges, weil sie so was Beengtes haben. Das ist nicht mehr die Bauweise von heute. Wenn du heute in ein Familienhaus gehst, sieht das anders aus. Aber ja, das war damals so. Viel Gang. Häuser hatten Gänge. Häuser waren nicht offen, Häuser hatten nicht überall Fenster, dass überall Sonnenlicht reinkam. Ja, nee, Leute. Ja. Wenn da Türen zu waren, dann war es stockduster. Gänge sind gruselig und in diesem Moment docke ich an und zwar mit meiner Erinnerung. Und das ist das, was Analoghorror halt im besten Fall kann, nämlich diese Nostalgie, aber Nostalgie halt im Gruselsinne, Antinostalgie. Mhm. Irgendwie dieses Gefühl, shit, ich erinnere mich, wie ich mich als Kind gefühlt habe, wovor ich Angst hatte, was das war. Und das ist dann ganz viel in diesem Film so Aha-Momente. Und vielleicht ist das auch eine große Schwäche des Films, dass dieser Andockungsmoment muss stattfinden, wenn da Sachen erzählt werden, die dir als Kind nicht Angst gemacht haben. Und er macht es schon, ich finde, er macht das halt sehr universell. Und er hat so ein sehr allgemeines Angstgefühl. Ja. Aber wenn du da nichts wiederfindest, dann fällt es halt schwer anzudocken, weil natürlich emotional dockst du nicht so wirklich an die Hauptfiguren an, weil du siehst sie nicht und du weißt auch nicht so 100%, wie sie sich fühlen. Und ich hatte diese Angstmomente als Kind, aber vielleicht nicht intensiv genug oder ich weiß es nicht genau. Aber eben nicht so, dass ich jetzt beim Anblick dieses dunklen Korridors so sehr da zurückversetzt werde, dass ich wirklich Angst habe während des Films. Ich bin besorgt. Während des Films vielleicht einen großen Teil, aber ich habe nicht das, was ich bei einem guten Horrorfilm habe. Ja. Aber es ist als Kunstinstallation für mich total erfolgreich. Wir haben die gespaltenen Reaktionen. Ne? Man sieht das, wenn man sich durchliest so und umhört, merkt man, es ist ein Film, der sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde. Mhm. Und ich glaube auch so, man kann für beide Seiten einen Punkt machen. Es ist halt. Horror ist halt auch was Subjektives, was dir Angst macht. Ja, ist halt wirklich schwer. Und natürlich. Und wenn der Film zielt halt sehr auf dieses Angstgefühl, wenn das nicht einsetzt, dann ist es halt auch sehr viel Nichts, sehr viel Leere. Ja. Ich konnte die sehr gut, sehr genießen, weil das die ganze Zeit funktioniert hat. Ich kann irgendwie nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, es funktioniert einfach nicht und es langweilt mich oder es ist einfach zu viel Kunst oder es ist einfach zu wenig Emotion dabei. Ich finde es nachvollziehbar. Es ist ein Experimentalfilm. Er ist auf der einen Seite ein Experimentalfilm, auf der anderen Seite ist er halt wirklich auch einfach ein sau effektiver Horrorfilm. Natürlich gab es den Moment, wo ich dachte, ah, oh krass, du machst das jetzt mit dieser Perspektive die ganze Zeit, okay. Aber das war auch sehr schnell wieder weg und dann habe ich ihn tatsächlich nur als Horrorfilm rezipiert. Okay. Und als richtig guten Horrorfilm. Der Filme wie Saw, Hostel oder Annabelle oder The Nun sowas von in die Tasche steckt. Ja. Ja, gut. Es gibt halt auch Filme tatsächlich, und da gehört dieser Film vielleicht einfach dazu, die eine sehr spezifische Ausgangslage haben und die halt durch diese sehr spezifische Ausgangslage nur bestimmten Leuten zugänglich ist. Ja. Und dann, wenn er dann einmal den Schlüssel im Schloss hat und der Schlüssel passt, dann bist du halt auch volle Kanne drin. Ah, das vielleicht noch dazu gesagt. Ich bin überhaupt kein Creepypasta-Guy, ne? Ich kenne mich damit eigentlich auch nicht wirklich aus. Ja, ich halt auch nicht. Und ich bin diesem Film so dankbar, weil ich bin jetzt so ein bisschen in das Rabbit-Hole Analog-Horror auf YouTube reingekommen. Okay. Finde aber ganz viel doof dabei tatsächlich. Ja. Ich mag das, was Kyle Edward Ball hier macht, weil er halt nicht versucht, Found-Footage zu sein. Das rechne ich diesem Film so hoch an. Stimmt, ja. Dass es dieses Bigotten-Ding ist. Ich würde sagen, so Bigotten ist so ein einzigartiger Film. Ich habe nie wieder was sowas gesehen wie diesen bis jetzt. Okay. Das ist wirklich, das sollte ein eigenes Genre sein. Und ich nenne es Found-Film. Ja. Ja, vielleicht schaffe ich es ja, das als bestimmt Kritiker durchzusetzen, dass das alles jetzt Found-Filme nennen. Ich will mehr davon sehen. Ja. Dieses Gefühl, wenn du am Ende denkst, oh shit, das war nicht gut, dass ich das gesehen habe. Ja. Irgendwas Schlimmes ist passiert und irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja. Dann war er erfolgreich und ich will mehr davon sehen. Und diese kleinen, diese 5-Minuten-Vignetten zu Albträumen von Ball auf YouTube, das sind auch so geile Found-Filme. Und Hack ist auch so ein geiler Found-Film. Und ihr könnt, genau, guckt euch Hack an, guckt euch ein paar von seinen 5-Minuten an, wenn ihr Skinamarink noch nicht gesehen habt. Ich finde, Skinamarink ist die Krönung davon. Es ist so ein bisschen wie, als ob alles darauf hinausarbeitet. Ja. Und mit dem Werk hat er das gekrönt. Mhm. Und guckt mal, ob das bei euch was auslöst. Ob da Sachen dabei sind, die euch irgendwie Angst machen. Und wenn ja, dann besteht die Chance, dass Skinamarink bei euch auch klickt. Und ich glaube, wenn er klickt, wenn er einem Angst macht, dann klickt er so richtig. Und dann ist man auch wirklich gefesselt. Jetzt habe ich das Bedürfnis natürlich, einen Spoof davon zu machen und einen Film zu machen über einen Dämon, der versucht, einen Film zu machen, der dann als Found-Film... Oh mein Gott, das ist kompliziert. Aber geile Idee. Du musst es rausschneiden, genau, sonst klaut uns die jemand. Genau dieses Haus, in dem gerade Skinamarink passiert, bloß die andere Perspektive halt von der, auf den Dämon, der die ganze Zeit versucht, mit irgendwelchen Kameras irgendwas herzustellen, aber total auf die Fresse. Die ganze Zeit am Strom rumspielen muss, damit das Licht im richtigen Moment ausgeht. Yeah. How did you do that? I can do anything. Moment. Jetzt, so, ja. Yeah. Ich kann alles. Unsere Top 3. Children in Danger. Children in Danger. Wir haben eine Top 3 und wie ihr gerade am Jingle gehört habt, haben wir keine Überleitung gefunden. Ich habe den Jingle einfach reingehauen. So. Wie konntest du nur? Kinder in Gefahr, schreckliches Thema. Ja, es gibt ein paar gute Filme, es gibt viele im Horrorgenre natürlich. Nur da bin ich kein großer Horrorfan und deswegen habe ich natürlich in diesem Genre nicht so viel gefunden. Was hast du denn so? Ich habe einen Horrorfilm dabei in meiner Top 3. Ich habe eine Horror-Honorable-Mention. Okay. Und das ist Walking Dead, die Serie. Mhm. Und zwar, die schafft es nicht in die Liste, weil Walking Dead macht so viel falsch an so vielen Stellen. Aber okay. Walking Dead ist echt konsequent da drin, Kinder umzubringen. Okay. Und für eine der Serien, die meine Zeit lang die erfolgreichste Serie im amerikanischen Fernsehen war, ist sie echt gnadenlos. Da werden Kinder hingerichtet, da werden Kinder aufgegessen, da werden Kinder zu Zombies gemacht und vegetieren als Zombies ewig darum. Die Serie ist wirklich brutal. Und das respektiere ich. Also da habe ich, das ist so, weil es gibt ja diese klassischen Hollywood-Tropes. Man geht nicht an Kinder und Hunde ran. Und ich finde es toll, wenn sich mal eine Serie oder ein Film traut und sagt, let's go. Oh Gott. aber du musst, glaube ich, anfangen mit deinem Platz 3. Ach, fuck, ja. Mein Platz 3. Ich will eine Honorable Mention auch reinwerfen, und zwar The Shining. Den ich eigentlich immer in eine Liste packe, wenn es passt, aber ich kann das nicht jedes Mal machen. Nein. Deswegen lasse ich das jetzt, weil es der einzige Horrorfilm ist, den ich tatsächlich gut finde. Naja, nicht der einzige, aber so. Dadurch, dass ich nicht großer Fan bin, bin ich sehr stolz darauf, dass es in meinen Lieblingsfilmen wenigstens einen Horrorfilm gibt. Ich hätte auf Platz 3 M, eine Stadt sucht einen Mörder. Uff. Ja. Ist hart. Hart. Und es sind eine ganze Menge Kinder in Gefahr. Ja. Haben wir besprochen. Klasse Film. Ja. Wir haben ihn mit Gast besprochen. Ja. Eine ganz tolle Episode geworden. Ja, die hat echt Spaß gemacht. Wir haben sehr lange drüber geredet, darüber, wie Fritz Lang den Tonfilm für sich entdeckt. Mhm. Oder zumindest auf der Suche nach dem Tonfilm ist. Ja. Ja, cool. Wollen wir kurz sagen, worum es geht? Ein Kindermörder geht um und man weiß nicht genau, wer es war, aber es ist halt großes Thema, weil natürlich alle Eltern ihre Kinder versuchen zu beschützen und Angst um sie haben. Und die große Angst führt halt dazu, dass sogar die Unterwelt etwas noch Unterwältigeres findet. Den kannst du nicht mehr retten. Selbst, verdammt. Aber sie versuchen, diesen Mörder zu finden und sie schaffen es. Und es geht auch um Selbstjustiz und darum, was macht man mit einem pädophilen Menschen, der auch am Ende beteuert, dass er nichts dafür kann. Ja. Es gibt mehrere Szenen in diesem Film, wo wir sehen, wie Kinder da einfach rumhüpfen und dann nähert sich dieser Schatten von hinten, dieser Killer. Ja, es ist ein wirklich spannender und harter Film, aber der auch interessante Fragen aufwirft, gerade so diese Selbstjustiz und sehr weit für seine Zeit. Ja, für seine Zeit vor allem, weil er ja auch wirklich sehr, sehr, sehr alt ist. Aus den 20er, 30ern? Oh, ich müsste jetzt auch überlegen, aber es war ja ein Tonfilm, das heißt, der ist 1931. 31, ja. Mein Platz 3, Tideland von Terry Gilliam, einer der weniger bekannten Terry Gilliam Filme aus dem Jahr 2005, wo ein kleines Mädchen zusammen mit seinem drogensüchtigen Vater aufs Land zieht, nachdem die Mutter gestorben ist durch eine Überdosis. Oh, und der Vater vegetiert nur vor sich hin, das Kind ist komplett auf sich alleine gestellt und lebt dann in diesen schrecklichen Verhältnissen, versucht irgendwie klarzukommen. Und es ist aber wirklich ein schöner Film, weil das wird vor allem so erzählt, dass das Kind es schafft, mit seiner Fantasie ganz viel davon wegzustoßen und trotzdem irgendwie sowas wie einen Weg ins Leben zu finden. Mhm. Auch wenn das sehr kitschig klingt. Jetzt toller Film, einer der Terry Gilliam Filme, die weniger bekannt sind, aber meiner Meinung nach einer der besten Terry Gilliam Filme. Mhm. Auf Platz 2 bei mir 101 Dalmatiner. Es sind Hundewelpen, die in Gefahr sind. Oh mein Gott, ja. Oh. Diese Cruella, Cruella, diese böse Frau. Müssen wir diesen Film zusammenfassen? Ich weiß nicht. Es gibt eine böse Frau, die will aus Hundewelpen ihren Pelz machen. Das ist jetzt aber auch ein bisschen gecheatet, ne? Hunde? Ich meine, es ist noch schlimmer. Du bringst Kinder und Hunde in Gefahr. Das ist hart. Ja, also, aber passt voll rein. Passt komm. Absolut, auf jeden Fall. Mein Platz 2. Mhm. Aus dem Jahr 2016, The Girl with All the Gifts. Ein Film über Kinder, die ein Zombie-Virus in sich tragen und in einer Art Gefängnis gehalten werden in einer postapokalyptischen Welt, um untersucht zu werden, um herauszufinden, was diese Zombie-Krankheit auslöst. Und die Kinder leben eigentlich relativ normal, nur manchmal haben sie dann plötzlich diesen Hyper, wo sie halt dieses Blut wollen und zu Bestien werden. Okay. Und erzählt aus der Perspektive von einem Mädchen, das da gefangen gehalten wird und die schaffen es dann auszubrechen und sind in dieser postapokalyptischen Welt unterwegs. Und ein wirklich gelungener, düsterer Horrorfilm mit tragischer Komponente, 2016 sehenswert. Ich hätte auf Platz 1 Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass das ja von dir kommt. Bei mir ist das so eine Mischung aus dem Film mit Jim Carrey, der Serie mit, ich habe den Namen gerade, verdammt, ich bin nicht da, aus How I Met Your Mother, der Typ. Ja. Und dem eigentlichen ursprünglichen Buch. Der Buchserie, um genau zu sein. Es ist Series of Unfortunate Events. Und ich finde das so super, so süß geschrieben und auch teilweise sehr gut umgesetzt in den Filmen oder in der Serie, dass ich dir gar nicht sagen kann, wie gut die Verfilmungen tatsächlich sind. Ich habe sie sehr gemocht. Aber jetzt aus filmemacherischer Sicht und als Kritiker würde ich vielleicht dann doch ein paar Punkte finden, bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe. Aber ich habe es sehr, sehr gemocht. Es geht um drei Kinder, deren Eltern bei einem Brand umkommen. Und das jüngste Kind muss noch auf dem Arm getragen werden, beißt sich aber überall durch, um das mal anzuteasern, was es tut. Und die beiden älteren Kinder sind fast gleich, als eine ist vielleicht ein Jahr jünger oder so. Ist sie nicht die Älteste sogar? Sie ist die Älteste. Sind und so 14, bisschen, 13, ja, 15, 14, so irgendwas um den Trainer. Irgendwie ist in der Richtung. Und die kommen nach und nach zu Pflegefamilien. Die Eltern sind gestorben, also müssen sie irgendwie anders woanders hin. Und es ist ein bisschen in einer surrealen Welt, ne, weil diese Art und Weise, die Kinder immer weiterzugeben an das nächste, die nächsten Verwandten, die sie dann irgendwie aufnehmen sollen. Und es gibt einen Count Olaf, der versucht, an das Vermögen der Kinder zu kommen und ihnen einfach nachstellt und sie dann auch zwischendurch adoptiert und dann die eine heiraten will, damit dann das Vermögen kommt. Es sind absurde Sachen teilweise. Aber es ist halt auch ein Kinderbuch und es ist sehr, sehr, sehr süß und sehr, sehr gut geschrieben. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was ist besser? Der 2004er Film mit Jim Carrey oder die Serie mit Neil Patrick Harris? Neil Patrick Harris, meine Güte, okay, danke für den Namen. Ich habe den Film gesehen, also schon sehr lange her. Ja. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen und fand ihn so okay, aber sehr offen und so, okay, da hättet ihr aber noch eine Fortsetzung drehen müssen oder wolltet ihr eine Fortsetzung drehen und habt es nicht auf die Reihe gekriegt? Ja. Es ist halt eine Series, ne? Und ich habe die Serie angefangen und sie hat mich so sehr an den Film erinnert. Ja. Bis zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, Moment, ist das jetzt wirklich Neil Patrick Harris oder ist es nicht doch Jim Carrey? Dass ich keine Lust hatte, weiterzugucken, weil ich dachte, okay, das kenne ich schon. Ja, sie haben es sehr stark versucht. Ich finde, dass sie sich trotzdem nach und nach verabschieden vom Film. Da hast du vielleicht nicht weit genug geguckt oder du warst nicht offen genug beim Gucken. Und nähern sich dem Buch tatsächlich mehr an. Aber das vor allem wegen des Charakters der Serie und durch diese Buchserie, nach der dritten oder vierten Episode ist das Konzept ja auch klar. Die kommen halt an einen neuen Ort, sind dort dann wieder in Gefahr durch Count Olaf und der versucht durch immer wieder neue Verkleidungen da irgendwie reinzukommen. Und das entwickelt mit der Zeit eine Repetition, die Kraft entwickelt aus irgendwelchen komischen Gründen. Es ist wirklich episodisch, ne? Es ist immer dasselbe Plot. Ja. Sie landen bei dem neuen, netten Verwandten, der aber ziemlich dumm und naiv ist. Ja, und dann kommt der Count Olaf und verkleidet und will sie umbringen. Und alle sagen, na, und die Kinder sagen, ah, da, Hilfe, er ist wieder da. Und alle Erwachsenen sagen, ja. Und dann stirbt irgendwann wer auch immer sie gerade pflegt. Genau. Und dann kommen sie zur nächsten Familie. Und ich find's, die Serie, wenn man erstmal reingekommen ist, ist sie tatsächlich ganz gut. Okay. Ja. Das Lemony Snicket ist das mit am Anfang, wo er sagt, und es geht aber nicht um dieses süße Häschen oder so, genau, ne? Genau. Das fängt an mit, das süße Häschen lebte einmal in diesem verwutschenden Wald. Und wenn ihr das junge Häschen sehen wollt, dann geht bitte in Kino 2. Da läuft bestimmt was Wundervolles und Optimistisches. Hier jedoch erwartet euch nichts als dreadful, traurige Geschichten. Das, also, finde ich total süß. Toller Start. Diese Gothic-Atmosphäre, die der Erzähler verbreitet. Ja, auf jeden Fall. Die Ästhetik ist auch total schön. Ja. Vielleicht sollte ich dem nochmal eine Chance geben. Ja, vielleicht. Vielleicht geben wir hier im Podcast dem Ganzen mal eine Chance. Ja, aber die Serie wäre zu viel, oder? Da müssten wir den Jim Carrey-Film von... Ah, vielleicht müsste ich dir einfach alles aufgeben. Dann wäre das der dritte oder vierte Jim Carrey-Film, den du mir gegeben hast. Ach du Scheiße. Mist, okay. Du bist ein heimlicher Jim Carrey-Fan, oder? Herzlich willkommen zum Muss-Man-Sehen-Jim-Carrey-Podcast. Heute reden wir über Ace Ventura 2. Johannes, warum ist das dein Lieblingsfilm mit Tieren? Okay. Mein Platz 1. Dein Platz 1. The Road. Eine Verfilmung von einem, jetzt sage ich den Autorennamen garantiert wieder falsch, von einem Buch von Cormac McCarthy, war gar nicht so schwer, aus dem Jahr 2009, wo ein Vater mit seinem Sohn durch eine postapokalyptische Welt zieht. Sie sind zu zweit unterwegs. Ich glaube, ich habe den auch schon ein paar Mal in Toplisten genannt. Und sie haben Angst vor allen anderen Menschen, die da draußen sind, weil da draußen sind nicht nur Räuber, Diebe und Mörder, sondern auch Kannibalen, die sich Menschenzoos halten, wo sie Menschen gefangen halten, um ihnen nach und nach die Körperteile abzuschneiden. Oh, okay. Und der Vater bringt seinem Kind dann immer bei, wie es sich erschießen muss, wenn so ein Kannibal es erwischt hat. Es ist einer der deprimierendsten Filme, die es da draußen gibt. Und es ist die ganze Zeit, ein Vater versucht irgendwie mit seinem Sohn durchzukommen. Du fragst dich die ganze Zeit, wofür lebt ihr eigentlich noch? Weil sie wirklich nur unterwegs sind, die ganze Zeit am Hungern sind, die ganze Zeit auf der Flucht sind. Alles stürzt zusammen, die Welt ist total im Arsch. Aber trotzdem hält der Vater irgendwie an dem Kind fest und versucht mit ihm irgendwo hinzukommen. An eine Küste, wo vielleicht eine Zukunft ist. Und das ist, den muss ich dir mal geben. Nicht jetzt, wir haben einen Horrormonat, aber den gebe ich dir auf jeden Fall mal. Fantastischer Film, 2009, The Road. Na gut. Danke für diese schöne Top 3. Ja, danke für deine schöne Top 3. Dann gehen wir doch wieder zurück in den Film und fragen uns... Das war... unsere... Top 3... Und fragen uns, warum schaffen es ausgerechnet die Horrorfilmleute und Fans da draußen immer wieder das Horrorgenre neu zu erfinden, während ich es nie sehe, dass jemand mal die romantische Komödie neu erfindet? Ha, vielleicht tust du aber auch der romantischen Komödie Unrecht damit. Weiß ich nicht, aber ich meine, in großen Budgetteilen sieht man das, aber gibt es so Indie-Filme, die komplett neue romantische Komödienkonzepte fahren? Horrorfilme schaffen es ständig. Das sind so die Desperate Fans, habe ich so das Gefühl. Vielleicht. Es ist auch, wir leben in einer wirklich wilden Zeit, gerade was Horrorfilme betrifft, ne? Wir haben so diese Mainstream-Ecke, die sich gerade komplett verrennt. Wir kommen aus einer großartigen Horrorfilmzeit, aus einer total spannenden Horrorfilmzeit, aber gerade ist so die Mainstream-Ecke voll in diesem Gruselding mit den Nonnen und mit den Annabelle-Puppen und den Boys und wie Conjuring. Also davon gibt es so viele mittlerweile und die funktionieren alle nach demselben Schema und so voll auf Jumpscares. Das ist die eine Ecke. Aber dann haben wir eine ganz tolle Zeit für Horrorfilme, weil es dieses ganze Elevated-Horror-Ding gibt oder Post-Horror-Ding mit so großartigen Märkten wie Hereditary. Mm. Wir haben ja auch schon über ein, zwei daraus gesprochen. Ja, ja. Dann die ganzen Horror-Satiren von dem Regisseur, wie heißt der? Scream und so? Nee, Ass. Ach so, und Jordan Peele. Von Jordan Peele, diese ganzen tollen Horror-Satiren. Und es ist, wir leben, und dann haben wir sowas wie The Witch, über den haben wir gesprochen, und den Leuchtturm von Eggers. Ja. Wir haben eine tolle, wilde Horrorfilmzeit. Horror ist halt auch ein Genre, das sich immer wieder neu erfinden muss, weil es eben diese, und das gibt's immer, diese Redundanz im Mainstream gibt und die Fans so ankotzt. Das war auch in den 80ern so mit dem Slasher. Ja. Als dann der 7. Friday the 13th getreten wurde und veröffentlicht wurde, haben die Fans halt irgendwann gesagt, oh nee, wir haben keinen Bock mehr da drauf. Mhm. Und aus so einem Gefühl entstehen dann nochmal neue Impulse. Ist das deswegen bei romantischen Komödien nicht so, weil die Fanbase von romantischen Komödien nicht besonders, weiß ich nicht, experimentierfreudig oder nicht so schnell genervt davon ist, dass alles so quietschbunt oder was weiß ich, keine Ahnung, ist? Ich weiß nicht. Oder hast du das Gefühl, dass die romantische Komödie sich seit den 90ern 50 Mal wieder neu erfunden hat? Ja, ich glaube, du tust der romantischen Komödie Unrecht. Echt, ja? Ich glaube, und ich bin zu wenig Fan von Romcoms, um das jetzt festzumachen. Ich kann ich könnte dir eine Horrorfilmgeschichte runterbeten, so ad hoc, aber mit Romcom würde ich das nicht hinkriegen. Hm. Aber zum Beispiel sowas wie 500 Days of Summer. Keine Ahnung. Okay, da ist aber auch schon ein bisschen länger her. Sowas, ich bin auch nicht der große romantische Komödienfan, sonst wäre es jetzt irgendwie einfacher. Sowas Garden State, diese Zeit Anfang der 2000er, als diese indie-romantischen Komödien rauskamen, die das Trope, das Manic Pixie Dream Girls noch mit reingebracht haben, aber ja, die zumindest so dieses, doch, ich glaube, da ist mehr passiert. Also ich finde von Pretty Woman zu, was ist eine aktuelle romantische Komödie? Zu Yesterday, da hat sich was getan. Yesterday ist keine aktuelle romantische Komödie, das ist, wann war das, 2016? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Naja, aktuell genug. Okay, ja, pass auf, ich versuche für nächste Woche für dich ein, zwei romantische Komödien zu finden, die originell sind. Das klingt wie eine gute Herausforderung. I hold you accountable. Okay. Ja, hast du irgendein Fazit, was du ziehen möchtest, was den Film betrifft? Das Urteil. Oh, dieser Film ist so gut. Ich fand den richtig gruselig. Und ja, nochmal, entweder dieser Film klickt oder er klickt nicht, glaube ich wirklich. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Film, wo man sagt, ich hasse es ja, wenn Leute sagen, oh, dieser Film, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Weil nein, man kann ihn auch durchschnittlich finden. Ja, und genau, auch diesen Film kann man durchschnittlich finden. Ja. Ich glaube aber, es ist die Frage, ob dieser Film einem Angst machen kann. Und wenn er es schafft, einem Angst zu machen, stehen einem wirklich ungute 100 Minuten bevor, die man nicht verpassen sollte. Für mich einer der gruseligsten Filme der letzten Jahre. Es ist lange her, dass ich so Angst nicht nur während eines Films hatte, sondern auch danach. Und ich liebe ihn dafür. Ich finde, man kann diesen Film auch gucken, ohne Angst zu haben. Und das finde ich schön, dass das geht, weil Horrorfilme ja eigentlich erklärtermaßen scheitern, wenn sie keine Angst verbreiten. Aber das tut dieser Film trotzdem nicht. Er scheitert nicht. Nur weil er bei mir nicht genug Angst hervorruft, wie bei dir. Ich finde, dass dieser Film total seine Atmosphäre entfaltet und mich natürlich an das erinnert, woran er dich auch erinnert, an deine Kindheit, an Momente, die irgendwie gruselig und schwierig waren oder so. Aber sie haben auch, und das ist seltsam, und vorhin habe ich das ein bisschen versucht anzuteasern, was kleines bisschen comforting. Mhm. Weil ich irgendwie das kenne, auch vor dem Fernseher alleine zu Hause zu sitzen. Alles andere ist düster, aber der Fernseher läuft und es funktioniert für mich. Und ich finde es interessant, einfach nur das Gefühl von damals nochmal zu kriegen. Auch wenn das Haus viel zu sehr nach amerikanischer Vorstadt für mich aussieht, weil dieses Erleben hatte ich nicht. Ne? Ich bin deutsche Plattenbausiedlung oder was auch immer. Also das stimmt nicht. Plattenbausiedlung, das war eher Besuchen von anderen Leuten. Wir hatten einen schönen Altbau. Aber ja, aber so dieses Gefühl von Vorstadt hatte ich nicht. Deswegen macht der Film vielleicht auch da eine kleine Distanz für mich auf. Aber das ist ihm nicht anzulasten oder sowas. Ich finde das Gefühl großartig, was der Film aufmacht. Ist für mich gar kein richtiger Horrorfilm in den restlichen Momenten, außer eben diese Stimme, die es natürlich gibt und dieses ganze Mama sagt gruselige Sachen und so und dieses Knacken, was da im Dunkeln passiert. Aber der Rest ist nur Atmosphäre und ich finde es irgendwie cool. Aber man muss sich drauf anlassen können. Man muss wirklich aktiv Zuschauer sein. Was für versöhnliche Worte. Auch wenn ich dich für verrückt halte, dass du sagst, dass der Film irgendwas komfortig hat. Nein, wirklich nicht. Aber okay, es ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Und vielleicht bist du einfach für das Horrorgenre komplett verloren. Ich werde nochmal versuchen, also nächste Woche ist Johannes dran. Johannes muss mir nämlich auch noch einen Horrorfilm geben, aber wir haben das schon so ein bisschen ausgemauschelt, dass da noch zwei Filme von mir kommen, um hier ein bisschen zu spoilern. Weil ich habe zu Johannes gesagt, oh nee, du hast angefangen mit den Horrorfilmen und ich habe eigentlich noch zwei, ich habe den perfekten Plan. Und dann war Johannes, nee, wir müssen uns an die Regeln halten. Und war da wirklich knallhart. Aber offensichtlich ist er doch nicht so ein harter Hund. Hat jetzt gesagt. Und dafür kriegt er von mir, also nächste Woche gibt es einen Horrorfilm von Johannes. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann gibt es noch zwei Horrorfilme von mir und dann feiern wir Jubiläum, ne? Ach du Scheiße, ja stimmt. 200. Episode. Scheiße. Hättest du gedacht, dass wir... Also wir haben Corona angefangen mit dem Scheiß, ne? Also es ist eine Schnapsidee aus Corona-Langeweile gewesen. Als wir angefangen haben, hast du noch in einer alten Wohnung gewohnt. Stimmt. Meine Güte. Okay, aber diese ganze Nostalgie hebt uns auf. Ja, auf jeden Fall. Für die 200. Episode. Freut ich schon mal drauf. Wir werden irgendwelche Bestenlisten machen oder sonst irgendwas. Wir hauen uns einfach nur Bestenlisten um die Ohren und feiern sonst ein bisschen mit euch. Das heißt, also es wird eine Folge für alle StammzuhörerInnen. Ja. Wenn ihr, also wer zum ersten Mal einschaltet, sollte nicht in diese Episode schalten. Obwohl, doch, natürlich macht das und lasst euch um die Ohren hauen, was ich für eine Scheiße von Flo aufbekommen habe in den 200 Episoden. Ja, also an euch in die Zukunft, wenn die 200 schon draußen ist, gerne rüberwechseln. Ja, hört euch wir reden auch einfach nur über Filme. Aber das dürfen wir nicht jetzt sagen, weil die Leute, die diese Episode gehört haben, wissen, dass wir nur über Filme reden. Und stimmt, das ist viel zu viel Meta. Leute, danke fürs Zuhören. Es war wunderschön. Bleibt mit uns euch gewogen. Ja. Bleibt noch bis nach dem Jingle, dann erfahrt ihr nämlich, was Johannes mir nächste Woche aufgibt. Gerne. Okay, na dann. Bis dahin. Schöne Woche, bis dahin. Tschüss. Ciao. Keiner ist wirklich in Angst verfallen wegen deines Lachens. Ich weiß. Das bringt nichts. Bitte, lass mich meine Horrorträume ausleben. So geht das Plot. Was hast du für mich nächste Woche? Also, ich habe für dich The Others. Oh! Es geht nichts über einen Gruselfilm im Horrorgenre. Ja. Du hattest ja irgendwann mal so versöhnlich gesagt, dass Gruselfilm durchaus in den Horrorfilm hineingehört. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir dafür. Und es ist Haunted House. Also Haunted House ist klassisch, ne? Ja, das stimmt. Ja. Und ich fand ihn total großartig und ich hatte ihn vor 20 Jahren mal gesehen und völlig vergessen, was der Plot der ganzen Geschichte ist. Und dann habe ich ihn vor einer Weile nochmal gesehen und habe gedacht, mind blown. Du wusstest den Twist nicht mehr. Ich hab den Twist vergessen. Oh, wie konnte das passieren? Oh, wie schön. Es war großartig. Das wäre toll, wenn mir das auch bei so einem Film passieren würde. Ja, natürlich. Am liebsten bei Memento und bei The Sixth Sense. Ja. Das wäre so schön. Da würde ich am liebsten mein Gehirn löschen und sie einfach nochmal neu gucken, ohne irgendein Wissen drüber. Großartig. Das heißt, ihr müsst diesen Film gucken, damit ihr nächste Woche Spaß habt. Wenn ihr nicht geguckt habt und trotzdem nächste Woche reinhört, dann habt ihr einen Spoiler, der euch ein Leben lang verfolgen wird. Das ist ein Film, den man definitiv nicht gespoilert haben will. Den willst du gucken, ohne zu wissen, wohin die Geschichte läuft. Also du kannst das Grundsetup wissen, aber ansonsten, es geht um Geisterhaus. So viel sei gesagt. Und das ist wirklich ein toller Film mit Nicole Kidman. Genau. Ich freue mich drauf, mit dir drüber zu reden. Ja, ich mich auch. Cool. Sehr schön. Okay, gut, dann viel Spaß. Bis nächste Woche. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao. Ist egal. Diese Musik.